Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Plauschangriffs. Mein Name ist Gregor. Mein Name ist Fred. Ich bin Till Schweiger, Experte Daniel. Ah, du hast das Thema vorweggenommen. Ja. Ja, aber deswegen bin ich auch hier. Wir haben die Community entscheiden lassen, jetzt gerade ganz spontan bei Twitter gefragt, welches Thema wollt ihr? Ja. Und dann hieß es tatsächlich, wir wollen den einzig wahren deutschen Schauspieler, Till Schweiger. Unser Mann in Hollywood. Ja. Und ihr müsst wissen, wir sitzen gerade hier tatsächlich am Tag der deutschen Einheit, weil wir Till Schweiger uns die Einheit brachte. Ja, und wir damit einen der bedeutenden Deutschen ein Denkmal setzen Eben. Wollen. Wir haben Daniel extra von seinem Familientreffen dann weggeholt, ne, ja, damit er eigentlich, als größter Till Schweiger-Experte dann hier... Dann mitreden kann. Und wenn wir eines machen, dann ist es der Community dienen. Ja, und wenn sie Till Schweiger will, dann kriegt sie dann auch Till Schweiger. Also, ich habe auch bei Till Schweiger angerufen. Er meinte halt, er hat gerade keine Zeit. Aber wir sollen lieb grüßen. Ja. Ist er auch immer für alle da. So ist er. So kennen wir den Till. Also, ich meine, du bist ja auch sein Biograf, oder? Ja, ich habe jetzt wirklich, bin jetzt so bei der Hälfte angelangt, also quasi bei Lindenstraße. Hast schon drei Seiten geschrieben. Genau, und versuche mich jetzt wirklich tief in die Materie einzuarbeiten. Und, die Materie Till Schweiger. Die Materie Till Schweiger und auch Till Schweiger Filme halt, ja. Und nein, die Aura Till Schweiger. Ja. Weißt also, du, die Frage bleibt ja, Coco W. oder wer ist Fred? Nee, wo ist Fred? Wer ist der Beste? Wer ist Fred vor allem? Aber er ist ja auch Fred und nicht Fred. Ist er also Fred, ja, oder? Ja, aber echte Experten wüssten das. Fred. Ja, Fred. Ja. Ja, ich würde sagen, wo ist Fred? Das ist absolut meine... Wo ist Fred? Die Rolle ist ihm auch auf dem Leib geschnitten, quasi. Er fühlt sie wirklich. Ja. Also okay. Da sieht man auch das Talent. Er hat das Sitzfleisch dafür. Ja, da sieht man das Talent einfach. Also da hat er auch die Backen zugekniffen und sagt, hier, da mache ich den Film. Gar kein Problem. Viele sagen ja auch, sein kleiner Auftritt in Tomb Raider hätte den Film gerettet. Begnadet. Also die wenigen Highlights, die es in Tomb Raider 2 gab, die waren wirklich die Momente, in denen Till Schweiger zu sehen war. Ja. Es ist faszinierend zuzuschauen, wie lange ihr das überhaupt dann weitertreiben könnt. Was denn weitertreiben? Mit dass Till Schweiger. Dass wir tatsächlich dass wir tatsächlich uns gerade hier hinsetzen, am Tag der Deutschen Einheit und über Till Schweiger quatschen. Ja, deswegen bin ich hier. Deswegen bist du hier. Das war doch die Aufgabe. Ah ja, dann muss ich dir was eröffnen, Daniel. Wir reden gar nicht über Till Schweiger. Ja, wie sonst? Ja, wir reden über Remedy Entertainment. Gegründet 1995 von Till Schweiger. Ah, okay, ja. Und ja. Die haben was gemacht? Die haben unter anderem gemacht Max Payne und auch Alan Wake. Das war es dann auch schon fast. Und eigentlich auch schon, ja, tatsächlich. Also Death Rally haben sie noch gemacht. Death Rally haben sie gemacht. Ah, okay. Hast du alles gespielt, oder? Alles nicht. Alles nicht. Nee. Aber das war dann Till Schweiger, Perte. Ja, Daniel. Das war dann mein Auftritt, oder? Das war dein Auftritt, okay, deswegen haben wir dich aus London einfliegen lassen. Ja, na gut, ne, dann würde ich sagen, viel Spaß noch. Und, ja. Danke dafür, dass du deinen Tag geopfert hast und verschwinde. Alles klar, mach's gut. Tschüss. Bis dann. So, jetzt können wir dann quasi uns dem richtigen Thema widmen. Können wir tatsächlich machen, ja. Und ich glaube, das ist auch das Maximum, was wir an einem Till Schweiger Podcast zustande bekommen hätten, oder? Nee, ich glaube ja immer noch daran, ich glaube fest an den Till Schweiger Podcast. Wir hätten ein abendfüllendes Programm gemacht. Ach ja, über was hättest du denn am meisten reden Till können? Till Schweiger. Till Schweiger natürlich. Ja. Über Till Schweiger die Person oder Till Schweiger das Sexsymbol? Da fällt mir eine sehr, sehr lustige... Gillette-Werbung. Da fällt mir eine sehr lustige Geschichte an. Auf der Gamescom 2008 war das, ist einer meiner Lieblingskünstler aufgetreten, G-Tuck. Und danach kam Les irgendwas. Ich weiß nicht mehr, wie sie genau heißen. Auf jeden Fall waren das, die habe ich dann später kennengelernt. Les Trux hießen sie. Oder Les Trux. Das ist auch eine Elektro-Hardcore-Band. Und gegenüber am Stand, ohne Till Schweiger, die Band. Und gegenüber am Stand war ein Interview mit Till Schweiger. Und sie haben in ihre Hardcore-Songs die ganze Zeit immer Till Schweiger eingebaut. Till Schweiger! Till Schweiger! Und es gibt halt Videos von diesem Interview, wo du die Band im Hintergrund hörst und hörst die ganze Zeit nur Till Schweiger! Das war sehr lustig. Ja, eine kleine Geschichte am Rande. Aber hat er gut wegmoderiert, der Till. Ja? Nee. Spricht für ihn, natürlich. Also man muss sich auch auf das, was von außen kommt, einlassen. Hey, Deutschlands wichtigster Entertainer eben. Dann sowas muss man eigentlich können. Ja. Einfach vor mal. Thomas Gottschalk. Ja. Ja. Ja. Ich weiß jetzt, für einen doofen Gag war es gerade too soon. Ja. Ja. Aber vor Thomas Gottschalk. Okay. Vor Thomas Gottschalk noch, ja. Aber ja. Vor Thomas Gottschalk. Dann Nichtsdestotrotz, ne? Ja. Aber an dich geht jetzt, glaube ich, dieser Preis des besten Schauspielers Deutschland. Ja. Für deine Paraderolle als Til Schweiger-Experte. Ja, ja. Ich muss sagen, du hast dich ja vehement gewehrt, dass wir einfach so ein Billig-Gag hier am Anfang machen und im Endeffekt muss ich sagen, du hattest recht. Ja. Wer es geglaubt hat, Hut ab. Und für dich selbst. Ja, so. Für mich selbst, genau. Nee, ich mach das tatsächlich, ich mach den Blog-Eintrag dann nicht als Remedy Entertainment, sondern als Til Schweiger. Til Schweiger und Special Plus. Vielleicht noch Remedy. Vielleicht noch Remedy, ja. Noch dann hinten dran. Und dann will ich die ersten Comments und die Mails. Ihr spinnt doch alle, das geht doch gar nicht. Ich glaube aber tatsächlich daran, dass auch Til Schweiger der bessere Max Payne gewesen wäre. Hat er nicht in irgendeinem. Weil bei Eisbär. Ne? Ich will aber nur an Eisbär. Das Problem ist aber, Eisbär ist zu einer Zeit entstanden, da hat man Til Schweiger sowas noch abgenommen. Und ich weiß nicht, wenn er jetzt als Max Payne ankommen würde, das wäre, glaube ich. Noch besser als Mark Wahlberg. Weiß ich nicht. Es wäre viel besser als Mark Wahlberg. Du hättest Marky Mark und hast du hättest Til. Hast du Far Cry Fred gesehen? Far Cry habe ich gesehen, ja, weil der von meinem Lieblingsregisseur Uwe Boll ist. Wir hatten ja schon einmal das Thema, aber ich meine, Far Cry, bitte, also ehrlich. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Aber jetzt reden wir doch über Til Schweiger. Ja, nein, wir reden ja auch über Max Payne. Das stimmt, aber nicht über Manta Manta. Das war nämlich noch seine gute Zeit. Über Manta kannst du auch nichts sagen. Manta ist halt einfach ein schönes Auto. Ja. Ich würde heute noch Manta fahren, hätte ich ihn verstanden. Manta Manta ist, glaube ich, einer der beiden Manta-Filme, die in meiner Heimatstadt Oberhausen gefilmt wurden. Es gab mehr als Manta der Film. Genau. Ja. Sind denn beide bei dir dann entstanden? Nee, ich nebenan? Ich glaube, es war Manta Manta, der ist halt in Oberhausen entstanden. Also dann haben sie auch in Oberhausen gefilmt, sagen wir so. Und da ist Oberhausen immer noch stolz drauf. Ja, wahrscheinlich. Der verlorene Sohn Til Schweiger. Ja, ja, er war da. War das Filmmusik der Manta-Song? Und wir fahren ja den Manta. Ne? Den gab es ja damals, als die Filme rausgekommen sind. Manta, Manta, Manta, Manta. Ich heiße Heinzler, der Name ist auch Schnoppe. Kannst mal lieber Manni zu mir sagen. Weil in meiner Opel-Fanclub-Gruppe, da ist jeder genau wie sein Wagen und ich fahr ja den Manta. Das ist ein starker Bock, da drinne werd ich zum Panther und fahr dauernd am Block. Gibt doch von Ärzten gibt's auch einen Manta-Song. Der ist sogar ganz gut. Aber was viele nicht wissen, Til Schweiger ist ja in Freiburg geboren. Interessant. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Jetzt geh! Ich glaube, jetzt müssen wir tatsächlich sonst. Jetzt hat auch der allerletzte abgeschaltet. Oh, er begann danach ein Germanistikstudium auf Lehramt. Und dann hat er Pornofilme synchronisiert. Und danach hat er dann angefangen, so zu reden. Ja. War es nicht mehr mit dem Germanistikstudium. Und dann kam die Lindenstraße. Ja. Als Sohn von Taxifahrer, wie hieß er? Joe Weigel, glaube ich. Ich habe nur gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt. Hat er tatsächlich Liebesfilme synchronisiert? Ich habe Liebesfilme gesagt. Aber, du darfst Porno sagen, wie das erlaube denn ich heute mal. Taxifahrer aus Lindenstraße? Keine Ahnung. Ach, scheiße hieß er nicht. Her. Aber weil hier in seiner Filmografie steht einfach nur, Schweigers Karriere abseits der Bühne begann als Synchronsprecher. Und dann ist der Satz auch schon beendet. Oh, das hat er bestimmt selbst editiert. In Synchronsprecher. In Film. Hallo, hier spricht Til Schweiger und ich bin nicht mit meinem Wikipedia-Eintrag einverstanden. Ja, ich sehe ihn nur mit so gerunzelter Miene vorm Computer sitzen und editiert den Bade Deutschlands größter Schauspieler. Ich finde das nicht okay. Aber jetzt mal ganz ohne Witz, gegen Til Schweiger als Person, weiß ich nicht, kann man da was haben? Man kennt ihn oder wir kennen ihn ja nicht so richtig als Person außerhalb der ganzen. Er hatte halt es gab doch diese Balance, diese Gesprächsrunde mit Meldepflicht für Sexualstraftäter. Ja, genau. Und da hat er ja natürlich auch was. Aber das geht doch ja schon fast wieder zu weit. Wir wollen eigentlich über Remedy reden und über Max Payne. Ey, du hast am Anfang. Ja, du gehst ja nicht weg. Ja. Bitte, wenn du die ganze Zeit. Ich meine, du schweifst immer wieder ab und kommst zu Themen, zu denen ich irgendwie was zu sagen habe. Das stimmt, ey. Nur ich meine, ich hätte auch Millionen was zu Leute. Remedy zu sagen. Ich will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich nie was von Max Payne oder Alan Wake gehört habe. Das ist natürlich gelogen. Aber ich kann nicht so viel dazu reden wie ihr und das muss man halt nun mal neidlos anerkennen. Was soll denn das? Das stimmt. Warst du einer von den 6,7 Millionen Leuten, die keinen Ohrhasen geguckt haben im Kino? Oh, war das im Kino? Im Kino nicht. Aber die DVD steht bei dir im Regal. Auch nicht. Aber den habe ich trotzdem gesehen und fand ihn für das, was er ist, war er eigentlich ganz gut. Also ich meine, der hat verstanden, worauf die Leute abfahren. Aber Ja. Man kann Blicke nicht aufnehmen im das stimmt. Mit Mikrofon. An sich aber. Fand ich den Film scheiße, ich fand ihn furchtbar. Und er hat mir eine sehr große Illusion geraubt. Aber er hat der Zielgruppe entsprochen, die Leute. Ja. Oh. Ist es dein Kopf oder ist es der Stuhl? Das war jetzt beides. Ah, okay. Ja, ich hab den Film nicht gesehen. Ich habe bisher nichts. Willst du von der Illusion reden? Nein, nein, nein. Dann kommen die alten Gefühle wieder hoch. Große Wunden aufgerissen. Ja, okay. Also war das Kainohasen, zwei Urküken und Coco W., oder? Die Trilogie des Grauens. Coco W. Das ist ein bisschen wie Oldboy. Also Coco W. habe ich schon gar nicht mehr. Und Miss Menschen. Ich muss mal der Schande gestehen, Coco W. habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Also, okay. Ja, also ja. Aber ich habe auch von vielen schon gehört, dass quasi Kainohasen Til Schweigers Oldboy ist. Ja, also viele, viele Filmexperten in Hollywood reden darüber. Ja, ist super, glaube ich. Und was bei Remedy aber ein bisschen anders Oldboy, ist. Oldboy, da hätten wir jetzt mal wieder auch ein schönes Thema gehabt. Irgendwie, keine Ahnung, von mir aus. Also, wir haben vorhin eine Viertelstunde diskutiert, welches Thema wir nehmen können, konnten uns nicht einigen. Und jetzt 1000 auf einmal. Ja, aber wir hätten irgendwie Asia-Kino nochmal richtig schön abfehlen können oder irgendwas. Jackie Chan. Das ja, aber dann sagst du wieder, das dauert 8 Stunden. Das stimmt auch, das stimmt auch. Das war das Thema kurz, jetzt, wir müssen gleich wirklich mit Remedy anfangen, aber das Thema, das kurz vor diesem Cast quasi noch im Raum stand, war Pixar. Und da hieß es dann, ja, können wir machen. Und dann haben wir uns einen Kurzfilm angeguckt und haben gemerkt, oh, verdammt, über den können wir schon 20 Minuten reden. Was machen wir mit den anderen 40 Kurzfilmen? Und schon haben wir wieder mehr Themen aufgeschmissen, die wir alle nochmal verbraten müssen jetzt demnächst. Ja, nee, nein, nicht müssen, die wir verbraten können. Und wollen das, natürlich auch. Und wollen. Ich meine, ist ja auch ein Dienst. Ja, ja. Okay. Ich meine, nein, aber müssen als innerer Bedarf. Ja, man kann es ja nochmal aussprechen für die ganzen Zuhörer. So ein Podcast, das ist ja wie so eine zweispurige Straße, ja. Es geht ja nicht nur von uns heraus an die Zuhörer, sondern auch wieder zurück. Nur, wir müssen uns irgendwo in der Mitte treffen, damit auch ein guter Podcast daraus entsteht. Und wir können da nicht einfach jede Idee, die wir hier haben, dann sofort umsetzen, weil da muss auch der richtige Zeitpunkt dann da sein. Das ist ein bisschen wie bei Til Schweiger-Film. Genau. Ja, und deswegen kam auch der Til Schweiger-Podcast zustande überhaupt. Ja, ja natürlich. Ja. Wir haben immer davon geträumt, eines Tages werde ich mich rächen, ich werde die Herzen aller brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Es war eigentlich deine Idee. Nee, es war im Kollektiv. Es kam im Kollektiv. Also wenn man Tom Cruise behandelt, da ist Til Schweiger nicht weit. Ja, also, einer der meistgewünschten Podcasts. Ich würde halt, weißt du, wenn du die als Zeitstrahl sehen möchtest, ja, dann hast du Tom Cruise, Samuel L. Jackson, Til Schweiger. Und dann kommt lange Zeit nichts. Ich habe jetzt vor mir so Sternschnuppen mit ihren Köpfen, da, die durch den die sich küssen. Immer und immer wieder. Sich gegebenenfalls mal treffen irgendwo und dann. Ja, und dann sprechen sie auch über ihre Filme. Das wäre lustig. Ich habe viel mehr verdient als du. Ich habe mit der deutschen Stimme von Samuel L. Jackson letztens ein Interview gehabt. Ja, du hast dir auch deinen AB davon gesprochen. Genau, ich habe mir einen Anrufbeantworter besprechen lassen. Er wollte es. Und that's what she said. Und tatsächlich war ich das erste Mal bei einem Interview nervös. So, das ist mir nie davor passiert. Irgendwelche Leute interviewt schon, Tausende. Und war das erste Mal nervös, weil er auch zeitgleich Bill Cosby die Stimme gegeben hat, weil er Fred Feuerstein die Stimme gegeben hat, weil er Quack, dem Bruchpiloten, die Stimme gegeben hat. Ja. Und dann auf einmal redest du mit deiner ganzen Scheißkindheit. Wirklich mit der ganzen Kindheit zeitgleich. Und denkst so, okay, was kann ich ihn fragen? Er ist so ein netter Kerl und er ist Quack, der Bruchpilot. Und dann sagst du halt, ja, Quack, der Bruchpilot war, und dann quatscht er die halt mitten rein. Ich fand DuckTales geiler. DuckTales war doch super. Ja, DuckTales, ja, aber es gehört ja irgendwie dann ins gleiche Universum. Ja, ja, aber ich fand DuckTales am Anfang. Du verwechselst auch Quack, geil. Den Bruchpiloten, glaube ich, gerade mit Baloo, dem Bären. Nein. Nee, Quack, der Bruchpilot war auch bei DuckTales mit dabei. Okay, nee, ich dachte, du hättest es verwechselt. Baloo, der Bär, ja, Baloo als seine tollkühne Crew. Ja, das ist eine Ente und das ist ein Bär. Und den Unterschied dazwischen finde ich noch irgendwie hin. Das ist wie bei Til Schweiger und Tom Cruise. Ja. Ja, wir jetzt mal über Remedy reden vielleicht. Wie lange haben wir denn schon jetzt nicht über Remedy? Das wir mal Remedy-Podcast. Wir haben gleich die Viertelstunde voll, glaube ich. Ja, nicht schlecht. Ja, Viertelstunde. Ist ja schon fast ein ganzer Detail. Entschuldigung, wir haben eine halbe Stunde geredet, da waren wir nicht mal beim ersten Film von Tom Cruise. Ja, also Entschuldigung, aber... Tatsächlich ist es so? Ja. Also, ungefähr. Aber es gab ja auch viel vorab zu erzählen, so von Thomas' bewegter Kindheit. Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten wirklich einen Til Schweiger-Podcast, dann hätten wir auch wirklich darüber erzählen können oder wahrscheinlich erzählt, warum wir überhaupt diesen Til Schweiger-Podcast machen. Das stimmt. Also dementsprechend finde ich, sind wir noch voll im Soll. Okay, da hast du recht. Es wäre wahrscheinlich ein bisschen länger geworden als jetzt die Erklärung, wo, dass wir darüber geredet haben, warum wir ihn nicht machen. Ja. Ne? Aber vor allem müssen wir ja gleich noch die Erklärung machen, warum wir über Remedy reden. Ja, dann die Zeit auffrisst, die wir jetzt verschwenden. Naja, es ging also irgendwie läuft es sich im Kreis. Also aber gut, wir haben ja die Brücke, weil du ja auch dann wirklich Till Schweiger in der Rolle eines Max Payne siehst. Das stimmt. Ja, ich sehe ihn nicht da. Er ist Max Payne er für mich. Er ist Max Payne, ja. Er ist der deutsche Max Payne, aber er ist ja auch zeitgleich der deutsche Samuel L. Jackson. Also wenn aber du nicht aberkennen. Wenn du nach meinst du, Till Schweiger verklagt dich, Gregor, Katsios? Hey! Jetzt muss ich das rauspiepsen, verdammt, sonst habe ich bald 0175 33. Sagen, du gehst also in einer Welt nachts schlafen, wo du dann Till Schweiger als Max Payne hast und wachst dann wieder in der kalten Realität auf, wo Till Schweiger nicht Max Payne gewesen ist. Aber ein Jedi-Meister. War ein Jedi-Meister? War irgendwo im Hintergrund? Weiß ich nicht. Aber wieso nicht? Mich wird's nicht wundern, deutscher wenn George Jedi-Meister, Lucas den war irgendwo. Ja auch bei Inglourious Basterds dabei. Und da war er gar nicht mal. Da war er gar nicht schlecht, weil er die Fresse gehalten hat. Ja, genau. Gut, das zum einen, aber auch ja. So. Aber der war ja wirklich gut. Aber da ging mir die Diane Krüger. Ja. Ist die Diane Krüger? Ja. Totale Fehlbesetzung in meinen Augen. Fand ich auch furchtbar. Ein bisschen so wie dieser Podcast als Thema auch viel. Ja, wenn es eine Schwachstelle in Inglourious Basterds gab, dann war es auf jeden Fall Diane Krüger. Ja. War auch immer aber auf der anderen Seite hast du dann halt wieder Christoph Waltz. Du hast ja, sehr, sehr viel, was ist. Aber da haben wir auch vor 15 Jahren gefühlt im Tarantino-Podcast drüber geredet. Wurde da schon über Inglourious Basterds geredet? Ja, natürlich. Das war so kurz, nachdem der Film, ich glaube, auf DVD rausgekommen ist. Ah, okay. War dann der Podcast gewesen. Da haben wir uns auch genau über das Till Schweiger-Thema tatsächlich unterhalten, dass der ausgerechnet eine seiner wirklich beeindruckendsten Rollen in letzter Zeit dann in einem Film gehabt hat, bei einem Regisseur, der eigentlich dafür bekannt ist, dass die Leute ohne Ende quatschen. Und dann bekommt er die Rolle, wo er dann 15 Silben dann hat, ne? Und wirklich der Schweiger dann ich dort ist. Ich schätze auch mal, dass Tarantino schon so ein bisschen geahnt hat, wie er sein Potenzial einsetzen muss. Ja, sei schön ruhig. Ja, mach einfach nicht so oft den Mund auf, aber guck grimmig, das kannst du gut. Wir haben den Walz, der macht das. Das hätte man ihm öfters mal in der Karriere sagen sollen. Das hätte dann einfach zu viele Sachen zerstört. Bei Lara Croft hat er, glaube ich, noch weniger geredet. Und war der nicht schon zwei Films dabei? Oder? Aber wir reden jetzt, das Schlimme ist, wir reden tatsächlich über Till Schweiger. Ja. Ich meine, was soll denn das? Es ist doch fruchtbarer als Thema, als ich tatsächlich gedacht habe. So ähnlich geht es mir auch. Vor allem, wenn wir das Thema jetzt einmal abbehandeln, haben wir es halt auch hinter uns. Ja, wir brauchen nie wieder Till Schweiger-Podcast machen. Es sei denn, wir kriegen wieder 300 Millionen Tweets. Und dann, ich habe mich so drauf gefreut. Ich habe mir extra Popcorn dann gemacht, habe mich hingesetzt. Für den Till Schweiger-Podcast. Hab Coco W. angemacht im Hintergrund, damit ich mich wohlfühle. Und dann kommt ihr hier mit Remedy an, ihr Wichser. Ich glaube, das würde keiner sagen, aber gut. Wenn es da doch jemanden gibt, würde ich ihn auch gerne kennenlernen. Wenn es Interesse an einem Till Schweiger-Podcast gäbe. Wir machen ihn doch gerade. Hör doch auf. Wir sind doch gerade schon dabei. Nein, wir sind gleich schon fertig. Ich kann mich einfach nur verabschieden und das war's dann. Ja, ne? Und also, ja. Ja, aber da waren ja auch gute Filme. Da waren doch auch gute Sachen dabei. Noch in Heaven's Door war geil. Ja, gut. Eisbär. Gut, war er. Ich habe nicht geil gesagt. Gut bis geil. Eisbär, dann war Bang, Boom, Bang. War ja okay, da war der. Aber der Film war gut. Der Film war gut und er lässt schon ein paar richtig geile Sprüche in dem Film ab. Also, er droppt die Lines. Ja, also die er hat, die sind wirklich. Ja, hat er sich wahrscheinlich nicht selbst ausgedacht. Also ich sag mal, in Keinohrhasen hat er, glaube ich, nicht eine bessere Zeile als in den drei, die er da in Bang Boom Bang ablässt. Ja, dann Driven mit. Oh Mann, das ist das Fass aufmachen, oder? Jetzt hör auf, Alter, hör auf. Ich muss einspielen. Ja. Aber ansonsten halt, wie gesagt, Eisbär gibt's halt noch. Dann, ich überleg grad. Barfuß. Boat. Barfuß? Ja, da hat er aber nur einen Schnitt gemacht, steht hier. Ja, genau. Er hat einen Schnitt selbst gemacht, ja. Genau, alles selbst. Aber dann, irgendwann hat's halt angefangen, so 2007 und 2008, Keinohasen, der Rote Baron. Oh, Ritter, Far Cry. Ja, dann kam halt noch ein Glorious Bastards, das muss man ihm noch anerkennen. Aber dann Männerherzen, Feuerküken. Naja, aber ey, Männerherzen auch darf man nicht unterschätzen. Der ist schon okay. Ja. Hast du Schutzengel gesehen? Noch nicht. Er wurde ja leider der Presse nicht wirklich vorab gezeigt, sondern nur ausgewählten Vertretern. Oh. Und plötzlich war er da. Aber ich habe von Kollegen mal erfahren, die auf einem etwas früheren Screening davon waren, dass es gar nicht mal so schlecht war, was die Inszenierung angeht. Also er hätte sich da wohl ziemlich Mühe gegeben, auch mal die Action so auch wie darzustellen, wie es halt in Hollywood üblich ist. Das ist es vielleicht aber dann eher ein Fall, den einen guten Punkt raussuchen, damit man einfach nicht wahnsinnig wird gegenüber der Schlechtheit des Restes. Aber er hat ja auch viele Auszeichnungen bekommen. Ich lese es jetzt gerade halt. Welcher jetzt? Schutzengel? Nee, Tim Schweiger? Tim Schweiger, Til Schweiger. Ja, Ehemann des Jahres wahrscheinlich nicht. Ach, nichts. Gut. Ja, wieder Gossip hier breit. Ich bedanke mich bei Daniel und bei Chris. Das war der Til Schweiger Podcast. Ich sage tschüss. Ihr auch. Tschüss. Tschüss. Moin, moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game on Plauschangriffes. Mein Name ist Gregor. Meiner nicht, ich bin Christian. Ja, und wir haben uns heute zusammengefunden am Tag der Deutschen Einheit und tatsächlich zum zweiten Mal hintereinander Tag der Deutschen Einheit. Beim letzten hatte ich tatsächlich auch schon gepodcastet, um über ein ganz wichtiges Thema zu reden, was wir lange Zeit uns vor Augen geführt hatten. Das wollten wir ja schon lange Zeit behandeln. Jetzt ist endlich mal Zeit da, wo keiner sonst im Büro ist. Gott sei Dank, ist kein Schwein hier. So, wir sitzen in unserem Kämmerlein. Und können endlich über Remedy reden. Ja, endlich voll konzentriert, ohne dass jemand dazwischen gerät oder über irgendwelche komischen Schauspieler redet. Ja. Das ist geil. Das ist wirklich gut. Remedy, für die Leute, die es nicht wissen, ist eine Firma aus Espoo, also Espoo in Finnland. In das Finnland. Ungefähr 20, 25 Kilometer von Helsinki entfernt. Da war ich. Ich war tatsächlich mal in Helsinki und auch in Espoo. Und aber nicht direkt bei Remedy. Und das sind die Macher unter anderem von, was heißt unter anderem? Wir können unter eigentlich anderem. Alle ja, eigentlich kannst du jetzt in dem Satz alle Sachen abhandeln. Ja, alle Marken unterbringen. Das ist Death Rally, das ist Max Payne, 1 und 2 in dem Fall. Und das ist auch Alan Wake. Alan Wake, genau. Ja. Mal sehen, wie lange es dauert, bis der Groschen dort fällt. Aber hat ja nicht so lange gedauert. Ja. Nee, das Angebot von Remedy ist eigentlich relativ überschaubar. Dafür aber haben die eigentlich immer, wenn sie mal ein Spiel rausbringen, immer, also ich habe mich immer sehr darauf gefreut, wenn was Neues von denen gekommen ist tatsächlich. Auch wenn ich die als, sagen wir, in den 90ern Nicht-PC-Spieler nicht immer so direkt vor Augen hatte. Also dass sie zum Beispiel jetzt, wann war Death Rally? 96, 97? Nee, das war tatsächlich noch ein bisschen Ein bisschen später? Mal checken. 96 war das. 96. Also 96 gab es quasi die erste Version für MS-DOS noch. Und das wurde dann neu aufgelegt für Windows im, ich glaube, 2010 oder 2009. 2009 wurde es aufgelegt für Windows und dann gab es halt nochmal ein Remake, nochmal für Windows 2012. Und es gab Death Rally als Remake für iOS in 2010, 2011. Also es ist so, ja, es ist eine Serie, die sie halt begleitet. Aber eigentlich spannender ist es, dass Firma wurde 95 gegründet und aus der Firma heraus selbst quasi ist im Jahr 97, glaube ich, eine Firma entstanden, die halt 3D-Benchmarks macht. Und das war FutureMark. Und aus dem wurde dann quasi 3D-Mark, also dieses Benchmark-Tool, das sehr, sehr viele nutzen, um Grafikkarten zu testen. Hat denn 3D-Mark heutzutage noch so eine große Relevanz? Weil als ich das habe ich glaube ich schon mal vorher erzählt, meinen ersten eigenen PC hatte, das war erst 99. Ja. Und da habe ich natürlich nicht so viel mit Benchmarks oder sowas dann so zu tun gehabt. Aber natürlich, du hast deinen eigenen Computer und da wirst du mal sehen, was du überhaupt zu leisten imstande ist. Ne? Hat sich die 300 D-Mark Voodoo-Karte denn auch wirklich gelohnt? Ja. Die Voodoo 3. Die TNT2, die gute. Bringt das wirklich was, Riva, wenn sie nicht... TNT2. Und ja, das war eine der Karten, wo ich wirklich Geld investiert habe. Und das war, das Feature damals war, glaube ich, dass sie Sachen, die nicht zu sehen sind, nicht berechnet. So, okay, cool. Was eigentlich eine kluge Sache ist, damit ja. man da machen kann. Aber tatsächlich so, als da waren Ende 99, 2000 waren ja schon einigermaßen im Gange die 3D-Grafikkarten. Die waren ja erst seit wann? 97, 96, ich weiß, mit Tomb Raider hat es so richtig angefangen. Das war so das erste Spiel, was ich mit 3D-Grafikkarten auf dem PC gesehen habe, wo mir dann so die Augen rausgefallen sind im Vergleich zu der zuckligen PlayStation und Saturn-Grafik damals. Ne? Und die Benchmarks, wie der 3D-Mark als einer der bekanntesten, waren eben dazu da, dass da eine selbst ablaufende Demo meist dann gelaufen ist, mehrere Minuten lang, wie im typischen Mitte-90er-Stil dann irgendwelche generierten Formen und Farben und Flüge über irgendwelche Felder, die zur Techno-Musik abgelaufen sind. Und da war tatsächlich 3D-Mark Oder wie ist der vom Future Markt? Die hatten ja vorher noch zuerst ein anderes Ding. Wie ist denn das nochmal? Ich weiß gar nicht. Also ich kenne jetzt von Future Markt hauptsächlich 3D-Mark, aber 3D-Mark ist jetzt auch immer noch einer der wichtigsten Benchmarks, also der 3D-Mark 11. Final Reality hieß es damals. Das hatte ich damals tatsächlich gesehen. Das war von FutureMark. Das war so ziemlich das erste Produkt, was die abgeliefert haben. War so eine selbstablaufende Demo, wo du tatsächlich alle so die Klischees dann dort hattest, dass du da irgendwelche sphärischen Formen hast in einem nicht bestimmten Raum, zu der so bunte Apfelmännchen hinten dann generiert wurden. Und da gab es tatsächlich immer so ein Flyby über so Pyramiden mit so einem Mecher, der im Polygon dann davor gestanden hat, und so ein Flug über so eine futuristische Stadt. Die Dinger sind natürlich je nach PC dann immer mit besseren Framerates abgelaufen. Da konnte man, wenn man die verglichen hat, auf verschiedenen Rechnern gucken, wer ist denn besser betucht als der andere. Das ist der gute digitale Schwanzvergleich quasi. Ja, aber was anderes war es ja nicht. Ja, natürlich. Das ist aber auch der interne Schwanzvergleich für einen, um zu sagen, okay, lohnt es sich jetzt tatsächlich nochmal ein paar hundert Mark extra für die Riva TNT 2 auszugeben, oder läuft die Voodoo Muss ich meine Uroma nochmal kurz anschwänzen? Ja. Ich brauche noch Word, mal Geld. Ich brauche unbedingt für die Schule brauche ich eine Riva TNT 2. Und dann, das ist eine Geschichte, die so tatsächlich bei meiner Oma und mir ablief. Hat das tatsächlich funktioniert? Nee, wenn mein Vater auch da war und er gesagt hat, du willst doch nur Counter-Strike spielen. Da habe ich gesagt, danke Papa. Okay, das zeigt wahrscheinlich das Alter bei mir. Bei mir war es, dass ich meine Oma dann davon überzeugt habe, mir einen C64 dann zu kaufen. Ja. Damit ich dann gut in der Schule dort bin. Den habe ich damals von meinem Vater geschenkt bekommen, weil da war er schon so out. Das war eigentlich vollkommen irrelevant. Aber auf jeden Fall 3D Mark 11, nur um die Geschichte noch zu Ende zu bringen, ja. Aktuell immer noch gern gesehen bei irgendwelchen Notebook-Tests oder generell bei Tests. Stimmt, das ist eine der halt, Spalten eben dann genau, dort. Ist vor allem halt interessant, ob's wie stark die DirectX 11 Grafikkarte ist, wie es halt mit Windows 7 oder Windows Vista dann, welche Unterschiede es da gibt und all sowas. Genau, und jetzt gerade arbeiten sie wohl an 3D Mark für Windows 8. Aber das ist halt noch ein Arbeitstitel. Heißt dann wahrscheinlich 3D Mark 12 oder 13. Und ist ja, gerade in der Entwicklung. Mittlerweile 3D Mark hat sich ja auch dann abgespalten von Remedy. Das sind wahrscheinlich dann, ich glaube. Quasi eine eigene Firma, genau. Ist mittlerweile eine eigene Firma geworden. Und dadurch eben, dass ich es auch nicht mehr so vor Augen gehabt habe, ich habe mir schon gedacht, dass da immer noch weitere 3D Marks produziert werden. Ist es nicht so bei den ganzen Notebook- oder Hardware-Tests dann, dass die tatsächlich noch so eine 2005er oder 2006er Version benutzen und du dann dort abenteuerliche Zahlen im ganz, ganz hohen Bereich dort hast? Weil die Demos wurden ja damals gemacht, um so die damals stärkste Hardware so gut auszunutzen. Ne? Und wenn du Glück hattest, hattest du auf deinem etwas betagteren Rechner vielleicht so 20, 30 Frames. Ne? Gute haben so 60, 70 geschafft. Und jetzt, wenn du so eine alte Demo laufen lässt, dann hast du mal deine 400, 500 ja. Frames, die dann ablaufen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann so sehe, jetzt bei 3D Mark 2006 kriegt er eine Punktzahl von 17.000, der Rechner. Und der andere Rechner kriegt 17.800. Das ist schon besser. Das ist schon viel besser. Vielleicht sollte ich da 300 Euro mehr investieren. Ja, kannst aber auch Maniac Mansion einfach laufen lassen und hoffen und gucken, was du da an Frames rausholst. Aber, So wie die Leute, die dann damals Quake gespielt haben und einfach alles auf Wireframe gestellt haben, weil mit 300 FPS kannst du einfach wesentlich genauer spielen als mit nur 60. So habe ich Counter-Strike gespielt damals. Echt? Hast du die Grafik einfach komplett ausgeschaltet? Also alle Texturen schaltest du aus. Du schaltest Blut aus. Blut schaltest du, lässt du natürlich dran, um Trefferfeedback vernünftig zu haben. Aber generell schaltest du Texturen aus. Das sieht alles komplett scheiße aus. Aber es ist halt, das ist halt dieser Anspruch, den du selbst irgendwie in dein Spiel hast. Mein Leben als Pro-Gamer, aus Future Mark übrigens, jetzt gehen wir schon wieder einen kleinen Schritt weiter, aber eben weil es auch ein bisschen finnisch ist, finnisch in dem Sinne, aus Future Mark, die haben dann auch das Future Mark Games Studio gehabt und das wurde dann verkauft an Rovio Entertainment. Rovio sind die Angry Birds machen. Also irgendwie schließt sich da schon so ein Kreis in Finnland. Genau. Die zwei großen Gaming-Firmen aus Finnland sind Remedy und Rovio. Beide auch mit R. Dann ja, und Redlinks. Ach, also stimmt, mit ja, die sind Price, ja auch. Also Monday, Monday, Monday, Monday. Monday, Monday. Ist geil. Also ist auch mit der sympathischste Studiobesuch, den ich bis hatte bei. Ja, stimmt, ja, du warst ja letztes Jahr dort für eine Woche oder so, ne? Dieses oder? Jahr. War es dieses Jahr noch? Ja, ich glaube, es war dieses Jahr im März oder April. Für Trials 2 oder ist Trials Evolution. Weil in Finnland ist immer arschkalt. Es ist immer minus 85 Grad. Und Schnee ist einfach 15 Meter hoch. Aber genau, für Trials Evolution war ich da. Ja. Kommen wir aber zurück zu genau, Remedy vielleicht. Kurz mal die Brücke dort zu schlagen, natürlich, die haben damals mit dann Final Reality und dann später mit den 3D-Mark-Benchmarks angefangen primär. Und eine von den 3D-Benchmarks ist, glaube ich, der 2001er, der mir dann ganz speziell im Gedächtnis hängen geblieben ist, weil da gab es so zur Hochzeit des Matrix-Hypes. Ne, ja. wo Matrix richtig reingeschlagen ist und alles musste so Zeitlupe und alles explodieren, Kugeln und alles sein. Die hatten dort natürlich das auch in den aktuellen 3D-Mark eingebaut und da gab's die Lobby-Szene aus dem ersten Matrix-Film, wo Neo und Trinity dann in die Hotellobby gegangen sind und da gab's diesen Shootout im Film, wo du einfach dann 1000 Kugeln hast fliegen sehen in Zeitlupe und dann explodieren dann die Kolonnen, die da nur rumstehen, damit die dann bis zu dem Aufzug kommen. Genau diese Szene wurde nachgestellt in dem 3D-Mark 2001er, wo du natürlich nicht dann direkt Keanu Reeves und die andere Kollegin dann dabei hattest, sondern Leute, die ähnlich aussahen. Aber das war so eine der richtig beeindruckendsten Grafikdemos damals auf dem PC. Das war so eine, wo ich dann auch tatsächlich meine Grafikkarte aufgebürstet habe. Ich gesagt habe, okay, die läuft jetzt auch bei mir nicht so toll. Damit du bereit bist für die neuen Spiele, die da kommen, packst du mal eine coole Grafikkarte. Du musst bereit sein, weil du die Japano-RPGs magst. Ja, also Speicher. Es war tatsächlich die Phase, wo dann, wo ich natürlich erst jetzt meinen Computer relativ neu dann eben noch habe, die ersten ein, zwei Jährchen, da war ich tatsächlich dann ein bisschen mehr zum PC-Spieler mutiert dort, weil man einfach alles dann auch nochmal nachholen will, was man in der Zeit verpasst hat und natürlich auch, vielleicht werde ich ja tatsächlich mal zum C&C-Gamer, ne, oder vielleicht kriege ich mal richtig Bock, dann Warcraft oder sowas zu spielen. Hat sich am Ende natürlich bei mir nicht anders so herauskristallisiert, aber zu der Zeit war es logisch für mich. Da muss eine neue Grafikkarte rein, ne, damit diese Demo möglichst geil abläuft. Und wie es der Zufall so will, hat natürlich dann auch das Remedy-Spiel, was parallel dazu abgelaufen ist, über das wir endlich reden können, nachdem es deindiziert wurde, auch mit stattgefunden. Und das war im gleichen Jahr 2001 das allererste Max Payne, was rausgekommen ist. Und auch einer der wahrscheinlich am beeindruckendsten oh Gott, dieses Wort kriege ich jetzt. Sag es. Nee, der beeindruckendsten, der schönsten Titel. Ich kriege das Wort heute nicht raus. Nee. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Ja, es war ein sehr extrem beeindruckendes Spiel damals gewesen, wozu es dann wenig Konkurrenz auf dem PC gegeben hat. Das war alles, was viele Leute dann parallel geflasht hat damals. Also das Spiel erschien 2001, hast du ja schon gesagt, erstmal nur für den PC. Und ich glaube, da müsste ich jetzt nochmal ganz kurz nachschauen, aber es erschien dann später auch noch Für PlayStation 2 und Xbox und später müsste es gewesen sein, auch noch für Game Boy Advance. Und da wurde es schon gepublished von Rockstar Games, was ja eigentlich interessant ist. Wenn man den Verlauf dann sieht. Ja, wenn die Rechte, darüber reden wir ja später dann gleich, wenn die Rechte einmal rübergegangen sind, dann ist es klar, dass auch dann wohl dann ältere IPs nochmal weiter verwurstet werden. Dass es mehrere Jahre später tatsächlich noch Interesse daran gab, einen Max Payne auf dem Game Boy Advance zu haben, ist auch natürlich merkwürdig. Das zeigt aber, wie diese Marke von dem Studio, was eigentlich wirklich nicht bekannt war. Death Rally, klar, gab es, aber das war mir bis zur Recherche für den Podcast hier eigentlich tatsächlich kein Begriff gewesen. Okay, hast du es nie gespielt? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe Spiele wie Death Rally gespielt, da gab es ja einiges Zeug früher oder das können wir auch sagen, ein bisschen wie Micro Machines fast schon, ne? Gemischt mit so Waffen. RC Pro-Am mit Waffen und allem drum dann so ein Top-Down-Racer, der da gewesen ist und vielleicht habe ich es mal gespielt, ich habe es nie dann realisiert als PC-Spiel. Und das von so einer Schmiede, die eigentlich dann nur Grafikdemos gebaut hat, dann daraus dann eben Remedy Entertainment entsteht, die gleich so einen Brecher mit auf die Beine stellen, der eben wirklich anders ist als vergleichbare PC-Spiele, die damals zu der Zeit gekommen ist. Von der Stimmung, von der Technik, von der Grafik, von den, ja, wie wir gerade über den 2001er 3D-Mark geredet haben, inspiriert war durch aktuelle Geflogenheiten, weil damals war Matrix ja noch cool. Ne? Damals hat sich ja jeder noch die Szene von Neo angeschaut, wie er nach hinten gegangen ist, um den Kugeln auszuweichen und gesagt hat, das ist das Krasseste, ey, das, ey, geiler als das wird es auf jeden Fall nie werden. Ne? Und genau diesen Effekt hatte Max Payne dann eben auch gehabt, wo du dann am Rechner gesessen hast und tatsächlich mit diesen Elementen wurde gespielt, mit Zeitlupe, mit wirklich Grafik vom anderen Stern fast schon, wenn du eine gute Grafik hast. Also du hast ja doch viel dieses John Woo-eske, irgendwie dieses Hongkong-Action-Kino hast du auch noch dabei, was halt vor allem die Räumlichkeiten angeht, also wenn du in irgendwelchen Lagerhallen bist und dann da kommt für mich immer diese Hongkong John Woo Flair auf mit den Dual Berettas und war damals Mission Impossible 2 zu der Zeit gewesen, weil es war so der Höhepunkt der westlichen John Woo Euphorie. Glaube ich. Ne? Ich habe mir tatsächlich zuletzt nochmal Face Off angeguckt. Den hatte ich tatsächlich. Fantastischer Film. Ist großartig. Ist super, super gut. Einer meiner Lieblings-Travolta-Filme. Ja, auch neben einer. Grease. Du lachst. Nein, aber in der Reihenfolge oder eher andersrum? Nee, dann? Es ist schon gleichbedeutend für mich. Travolta und natürlich auch Nicolas Cage, der einer, trotz der ganzen Internet-Memes, die da ablaufen, ist einer meiner liebsten Schauspieler einfach, weil er einfach Travolta. Gegen Travolta würde ich auch nicht sagen, speziell in seinem 90er-Output. Und als Kind habe ich natürlich auch, guck mal, wer da spricht und so einen Schwachsinn dann geschaut. Ja, total, also Travolta hat mich quasi mit seinen Filmen, die er denn gemacht hat, über das Leben begleitet. Also als Kind war es halt, guck mal, wer da spricht. Dann kam irgendwann Face-Off, Pulp Fiction. Pulp Fiction, Face-Off und da war die Renaissance von Get Shorty und solche Geschichten. Die waren alle eigentlich ziemlich cool gewesen. Und der Stil, ich glaube, Face-Off war so 97 rausgekommen. Mission Impossible irgendwie so Mission Impossible 2, ein, zwei Jahre später, wo dann der John Woo-Stil mit so Zeitlupen und fliegen weiße Tauben aus dem Arsch und Explosionen und komischen Kameradrehungen und alles aus dem Hongkong-Kino in die westliche Welt verpflanzt. Besser hat nur Stranglehold gemacht. Eigentlich. Ja. Was ja von John Woo quasi war. Ja, tatsächlich. Ich habe es damals auch geflissentlich ignoriert, als es rausgekommen ist. Hättest du nicht machen müssen. Nee? Nee, gar nicht. Also es war ein sehr, sehr gutes Spiel, wenn wir denn von... Wir sprechen über die deutsche Version natürlich. Dann war das ein okayes Spiel. Ja, das natürlich auch sehr schön. Nein, in der deutschen Version war es bestimmt gut. Über die andere würden wir gar nicht erst reden wollen, weil die ja nicht wirklich existieren tut. Nee, aber die Sensibilitäten, die Geflogenheiten, die damals einfach als cool angesehen wurden von den Jugendlichen, von den Computer-Kids, die hat Max Payne eben innerhalb des Spieles gut eingefangen und obendrauf nochmal wirklich diese Film-Noir-Story draufgepackt, diese Kombination. Hat es, glaube ich, für mich damals ausgemacht. Um es kurz mal zusammenzufassen, Max Payne hat damit angefangen. Du bist, glaube ich, das komplette Spiel spielt in so einer Rückblende, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Du bist am Anfang auf so einem Häuserdach und wirst dann von der Polizei irgendwie belagert. Ne? Und Max Payne erinnert sich danach zurück, diese letzten, waren es drei Jahre? Die letzten 20 Minuten waren echt scheiße. Nee, aber das stimmt schon. Also du hast auch viele, oder... relativ viele Traumsequenzen, sehr viel Surrealismus. Sag das Wort bitte, jetzt musst du es aussprechen. Jetzt muss ich Surreale. Surreale. Surreale. Die Traumsequenzen. Libyen und Libyen. Also diese Traumsequenzen, diese Drogensequenzen quasi, also wo das alles irgendwie verschwimmt und wo du selbst nicht genau weißt, was passiert eigentlich. Und du hast auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen, ich glaube, das war Max Payne 1. Da willst du eine Tür aufmachen? Die Selbstschussanlage, ja? Nee, das war keine Selbstschussanlage. Du willst die Tür aufmachen und statt dass du die Tür aufmachst, das Schloss ist halt zu, kippt einfach die Wand komplett ein. Das hat mich komplett, das hat mich total umgehauen, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Ich dachte so, wow, krass, das war ein geiler Effekt. Damals konnte man jemanden, glaube ich, auch noch ein bisschen leichter beeindrucken mit Videospielen. Ja, das. Aber genau, und es gab Comic-Panels, die ganze Geschichte erzählt haben. Was für mich auch den Stil sehr, sehr geprägt hat. Also wenn man mir sagt, was ist eigentlich das Bedeutendste, was Max Payne irgendwie ausmacht, dann ist es klar die Bullet Time, für Spiele, die aber im Prinzip nicht jetzt von Max Payne erfunden wurde, sondern sehr, sehr perfektioniert, sondern eben diese Mischung aus diesem Comic-Stil, ja, mit einer sehr, sehr düsteren und verwobenen Geschichte um Liebe, Drama, ist halt auch dabei mit der Familie und dann auch die Geliebte dann später. Du bedienst irgendwie alle sehr, sehr, ich glaube, das war so eines der ersten Spiele, die persönlich für mich zumindest so eine sehr erwachsene Ebene reingebracht haben in Spiele. Also du hattest davor sehr, sehr viel Fantasy-Zeug natürlich, wo es auch um Gewalt ging, aber da hattest du das alles sehr, sehr runtergebrochen. Und es ist halt diesen abgehalfterten Typen, ja, der irgendwie dann beim Drogendezernat war und dann auch beim NYPD und der dann aber einfach komplett sein Leben, so ist es ihm aus der Hand geglitten. Ja. Und das war spannend mitzuverfolgen, wie das Ganze denn überhaupt passiert ist. Das ist heutzutage natürlich, mittlerweile kann man das wahrscheinlich auch als Klischee sehen, weil es so oft dann gemacht wurde, aber wie du schon gesagt hast, so dieser gebrochene Anti-Held. Genau. Als Spielecharakter oder allgemein, glaube ich, zu der Zeit war das eh sehr angesagt, dass man eben diese typischen Anti-Helden eher so hochgefeiert hat, um da vielleicht die Wrestling-Parallele zu schlagen. Dann so ein Stone Cold Steve Austin hat genau da reingepasst. Ne? Weil genau, das eben war auch dann die gleiche Zeit, oder? Genau, also das war irgendwie so 99, 2000, 2001, da waren Anti-Helden eben in, die eben nicht der strahlende weiße Superheld sind, die komplett mit reiner Weste rumlaufen, überall dann wirklich gerechtfertigt sind in allem, was sie machen, sondern du hattest diesen gebrochenen Helden in Max Payne, der, wie du innerhalb so gleich in den ersten Momenten dann so gesehen hast, wirklich eine richtig gebrochene Figur war, dessen Familie ermordet wurde, der daran zu knabbern hatte, der jetzt so durchs Leben geht, aber eigentlich auch keinen Bock wirklich hat, dann weiterzuleben. Ich meine, das hat sich später dann mittlerweile ist es auch wieder Klischee geworden, jetzt, wenn wir dann später über den dritten Teil sprechen, wo er nur mit einem Todeswunsch dann rumläuft und erschießt mich doch endlich mal jemand gleich und sowas. Aber das war damals noch wirklich tatsächlich neu und frisch kombiniert mit den Sensibilitäten, mit dem, wo du die Bullet Time jetzt angesprochen hast, da als Stilmittel eben nicht nur, dass dann Slow Motion als richtiges Spielelement benutzt wurde und nicht eben nur in Cutscenes, wo du zwischendurch mal, damit es dann cool ausschaut, so Zack Snyder-Style, dann deine Cutscene dort hast und zwischendurch einfach mal dann runtergebrochen wird, sondern dass es Spielelement war, dass du mit einer Taste tatsächlich dann die Spielewelt verlangsamen kannst, da aber immer noch währenddessen dann eben volle Kontrolle über deinen Charakter hast und das als Spielelement mitnimmst, dass du eben dann logisch miteinander verwoben hast, warum er die Leute so schnell wegballern kann. Ja. Ne? Er ist eben wesentlich konzentrierter als die anderen. Du konntest eben nicht nur die Bullet Time mit der rechten Maustaste, glaube ich, war es, ne? Bist rumgelaufen, hast mit der rechten Maustaste das Ding angeschaltet. Hast du eingeschaltet und konntest dann eben tatsächlich in Zeitlupe laufen, aber hast dich mit der Maus in Realtime bewegt und konntest dann, okay, da sind fünf Leute, Headshot, Headshot, Headshot, Headshot. Ja. Also ein bisschen so, falls man Max Payne nicht gespielt haben sollte, wie bei das, wie heißt das nochmal? Das Red Eye bei Red Dead Redemption? Red Eye heißt es, ja. Heißt es Red Eye, ja. So in etwa kann man sich das quasi vorstellen. Also man wahrscheinlich haben deswegen Rockstar nur die ganzen Sachen dann gekauft, damit sie das als Red Eye dann dort benutzen können. Genau. Und stimmt, das ist ja auch von Rockstar. Ja. Diese Verwobenheit. Hier ist alles miteinander verbunden. Ja, das, ich kaufe noch alles. Einfach so. Vielleicht muss ich auch irgendeine gute Idee haben, dann kauft Rockstar das auch. Sie kaufen nicht IPs, sie kaufen Träume. Ja, aber da sind wir ja noch lange nicht bei Rockstar. Nein. Genau, und die, was auch sehr, sehr spannend war, zur damaligen Zeit brauchte es auch gar nicht so hohe Systemvoraussetzungen. Das heißt also, es lief eigentlich trotzdem auf jedem Rechner. Das war wieder ein Schritt dazu, dass die Jungs, die dahinter arbeiten, sich eben sehr, sehr gut mit der ganzen Peripherie auskennen, die sie, oder mit der ganzen Hardware generell auskennen. Das Spiel lief halt eigentlich auf fast jedem Rechner in dem Detailgrad, in dem man den auswählen konnte zu dem passenden Rechner, wirklich sehr, sehr gut. Und hatte heutzutage wahrscheinlich unüblich, jetzt auch vor allem im Zuge von Max Payne 3, kein Multiplayer-Modus. Also es war wirklich, du warst auf dich allein gestellt und hat es einfach deine, ja, du wurdest quasi vor, im Prinzip wurdest ja vor vollendete Tatsachen gestellt und musstest sie dann nochmal nachspielen. Und wie gesagt, mir gefiel einfach dieser Stil so extrem gut. Du kamst zum Beispiel in eine Lagerhalle rein und hörst irgendwelche dumpfen Schläge und hörst die ganze Zeit, nein, nein, busch, busch, busch, nein, bitte nicht. Und wusstest, okay, da geht irgendwas ab und eigentlich hast du gar keinen Bock, hier zu sein, so, weißt? Also eigentlich ist Max Payne so einer dieser Charaktere, der sagt, okay, eigentlich würde ich gerade lieber meine Ruhe einfach mal haben. Das wird halt in Teil 3 dann irgendwann natürlich over the top. Es wird dann sehr überspitzt, klar. Genau, es wird dir dann einfach so mega auf die Nase gebunden, aber schon in Teil 1 merkst du, okay, das, was er hier macht, ist eigentlich sowas, eigentlich hast du da gar keinen Bock drauf, jetzt dem Typen hinterher zu rennen, dem auszuquetschen, das zu machen. Und in der Lagerhalle, wie gesagt, also da findet quasi ein Verhör statt. Und dann wird auch, ich glaube, der verhört wird, der wird dann auch erschossen. Aber du platzt halt einfach rein in dieses Verhör und dann, das war damals einfach auch eine Interaktion quasi mit Gegnern, die so noch nicht so oft stattgefunden hat. Also du hattest zwar irgendwie mal Gespräche, die du dann unterbrochen hast als Protagonist und dann hat quasi ein Kampf stattgefunden, aber dass du als als eigentlich unbescholtener Spieler in einem Actionspiel zum Beispiel in Verhöre reinkommst. Das ist heute ist es alles gang und gäbe. Mhm. Weißt du, das hat sich halt über die Jahre entwickelt. Aber damals war es so, ey krass, ich könnte jetzt quasi auch nur zuschauen dabei. Ja. Oder, also in der Situation ging es nicht, aber es gab viele Situationen, wo du sagst, ich könnte im Prinzip eigentlich nur zuschauen und erstmal abwarten, was passiert. Heutzutage ist es gang und gäbe, damals war es auch ein bisschen neuer und hat da für mich auch, wie gesagt, auch einen der Reize ausgemacht, einfach diesen wirklich traurigen Charakter, weil es ist ja, er ist ja eigentlich, cool ist er ja nicht, weil er irgendwie der coolste Typ ist, weil er besonders hoch springen kann. Also er ist einfach ein Typ, der irgendwie der mir ans Herz gewachsen ist, bereits nach wenigen Minuten. So, wo ich mir dachte, okay. Dafür, dass er so eine gebrochene Figur ist, hat er eben seinen Charme dort gehabt. Ich meine, es gibt einige Elemente, wie eben die Gesichtstextur von ihm, der permanent eben so dann aussah, als ob er gerade dringend auf den Topf dann müsste. Ja. War ja in Mitentwickler Sam Lake, glaube ich, genau. Hat seinen Konterfei dann gespendet für den ersten Max Payne. Und innerhalb der Geschichte, obwohl die eigentlich sehr, sehr filmnoirisch und ernsthaft und mit viel Tragik dann ausgestattet war, so kleine Momente immer dann gehabt, die es ein bisschen aufgelockert haben, die Sympathie an Max Payne auch immer dann höher gebunden haben. Gibt es ja auch, glaube ich, einmal so einen selbstreferenziellen Punkt, kann ich mich noch erinnern, wo er sagt, es fühlt sich so alles an, als ob ich gerade in einem Videospiel wäre, wo mich irgendjemand dann lenkt und durch die ganzen Bewegungen hier durchschiebt. Ich will das, was du gerade ausgeführt hast, ne? Ich will das eigentlich gar nicht, aber ich muss, ich weiß nicht warum, ne? Und das so dieses kleine Augenzwinkern, was mit der Zukunft hat mich doch sehr, sehr an Max Payne dran gebunden. Ich habe es damals auch echt gerne durchgespielt, auch eben, wenn es nicht in meine typische Konsolengamer-Vorlieben dann dort gefallen ist. Eine Sache, die mir damals speziell missfallen hat, finde ich, also ich dachte, das wäre so eine typische PC-Sache eben, es war so ein sehr, sehr typisches Quick-Save- und Quick-Load-Spiel dann gewesen. Ne? Also du wurdest, die wurde die Bullet-Time gegeben, weil einfach die Gegner und die ganzen Fallen, die du dort gesehen hast, wurden so platziert, dass du die eigentlich im normalen mit den normalen Reflexen nicht hätte schaffen können. Ne? Du hättest eigentlich dann immer dann die Bullet-Time anschalten müssen und gucken, okay, im nächsten Raum sind 20 Gegner, ich muss schon vorher wissen, wo die sind, damit ich dann auch rechtzeitig mit der Maus hindrehen kann und das wegklicken kann. Hat natürlich nie wirklich beim ersten Mal richtig geklappt und dann immer, okay, jetzt speichere ich mal ab, mal gucken, was mich hier erwartet. Okay, probieren und nochmal probieren. Fällt einem auf, dass auch die Finnen wieder sind, ne? Mit Trials, Max Payne und dann Angry Birds ist alles dieses Trial and Error. Immer noch ausloten, wie du das dann richtig machen kannst. Und ich habe sehr exzessiv eben dann so gespielt, sehr viel Quick-Save, Quick-Load. Das hat bei mir quasi zur WSAD-Tastatursteuerung dazugehört, dass damit du kurz auf F5 und F6 dann immer dann hingehen kannst. Also das fand ich im Endeffekt fand ich das da nicht so toll, dass mich das Spiel eben in die Schiene zwingt. Aber ich habe trotzdem sehr viel Spaß eben damit gehabt, weil es diese ganzen Elemente von der Story, von der Spielbarkeit, von der Bullet-Time, die gekommen ist und Bullet-Time natürlich. Viele Leute benutzen Bullet Time, das hatte ich heute auch bei Max Payne oder heutzutage bei Max Payne 3 gesehen. Die benutzen die Bullet Time ja nicht nur, dass sie einschalten und rumlaufen, sondern machen nur den Shoot Dodge die ganze Zeit. Ja. Ne? Dass sie dann sofort springen mit Max und dann in Zeitlupe, dass die Tür da parallel aufgeht und du im Liegen mit der Shotgun den Leuten dann noch gegenseitig eine wegballerst, weil es cooler ausschaut. Aber natürlich spielemäßig nicht ganz so hilfreich, als wenn man nur die Bullet Time einschaltet. Das sind so Sachen, die bei mir hängen geblieben sind und wirklich eines meiner einschneidendsten PC-Spielerlebnisse damals. Jetzt ist es dunkel auf einmal geworden, ja. Sehr, sehr strange. Also innerhalb der letzten zwei Minuten wurde es so dunkel, dass ich Gregor nicht mehr wirklich sehe. Ja. Aber ich habe das mit Absicht gemacht. Ich wollte gleich so eine kleine Lampe unter meinem Gesicht anmachen. Ja, und jetzt gerade versuche ich die Lampe anzumachen. Das funktioniert nicht. Ah, sehr gut. Jetzt geht die Lampe auch hier noch an. In Kombination mit dem. Und hier fehlt eine Lampe. Wir hatten zwei Lampen in unserem Raum, eine Lampe ist einfach weg. Das Tag der deutschen Einheit, die macht gerade Urlaub, die Lampe. Ja. Aber was du vorhin meintest, nur kurz nochmal drauf zurückzukommen. Gerade das Gesicht von Max Payne war ja damals auch ein ganz großes Thema, eben weil es sehr, sehr gut aussah. Mhm. Also nicht im Sinne von, es war sehr, sehr schön. War einfach sehr, sehr gut ins Spiel implementiert. Und dieser Sammy Jarvi heißt er eigentlich. Der heißt Sam Lake, was wahrscheinlich einfacher ist, um internationalen Erfolg zu haben. Einfacher auf den Visitenkarten drauf. Genau, der ist eigentlich der Schreiber der Serie, also von 1 und 2. Und im ersten Teil hat er halt auch das Gesicht geliehen, weil er auch noch Actor ist. Und im zweiten Teil wurde es dann ersetzt. Also da hieß es dann, okay, wir haben jetzt ein bisschen Kohle. Ja? So, wir müssen nicht mehr nur die Putzfrau nehmen. Und da wurde dann, im zweiten Teil wurde er ersetzt. Das heißt also, die Leute, die sich quasi im dritten Teil aufgeregt haben, dass er wieder anders aussieht, die hätten sich eigentlich im zweiten Teil auch schon aufregen müssen. Mhm. Weil da wurde er von Timothy Gibbs gesprochen, gespielt. Das Gesicht gesprochen, glaube ich, wurde in allen drei Max Paynes von der gleichen Person, wenn ich mich nicht irre. Und im letzten Max Payne wurde auch endlich dann das Gesicht sozusagen dem Sprecher angepasst. Okay, da bin ich mir jetzt nochmal nachchecken, aber ich glaube, so ist es dann gewesen tatsächlich. Auf jeden Fall gab es dann halt diesen Timothy Gibbs, der dann das Gesicht war von Max Payne. Und also mein Lieblings-Max Payne vom Look her ist aber immer noch tatsächlich der dritte. Also ich mag den dritten Teil von Max Payne sehr, sehr gern. Aber da kommen wir ja später auch noch zu. Ich wollte nur noch erwähnt haben, dass Sam Lake, der ja auch dann bei Alan Wake. Ja, diese großartige Interview. Sehr, sehr fantastisches Interview bei Alan Wake hat. Da gibt es halt TV-Monitore, wo das ist eine Talkshow. Das ist so eine David Letterman-mäßige Talkshow. Sie tun es wirklich. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ian kommt rein, sagt und sie tun es. Ich weiß es nicht. Ich habe aber gerade mega Angst, dass irgendwie Cops vor unserer Tür stehen. Also immer, wenn Ian auf mich zukommt, sich freut und sagt, sie tun es, weiß ich nicht. Es könnte um alles gehen. Also da könnten jetzt drei Frauen sein, die irgendwas machen. Drei Männer, die irgendwas machen. Polizisten? Ich weiß es nicht. Du hast aber tatsächlich die Angst überwiegt die Neugier im Moment, um zu gucken, was das ist. Ich hab jetzt Gänsehaut, weil ich Angst bekommen habe, dass er reinschaut und sagt, sie tun es. Nun ja. Das großartige so David Letterman-mäßige Talkshow, wo du dich dann bei Alan Wake hinstellen kannst, das im Fernsehen angucken kannst in einem der Level. Und da wird tatsächlich 4-5 Minuten mal ist Sam Lake in der Talkshow und am Ende sagt, mach noch einmal das Max Payne-Gesicht. Genau, make the face, sagt er dann. Und dann macht er quasi das Max Payne-Gesicht. Ja. Also er sagt ja nicht, mach das Max Payne-Gesicht, weil das wird fast schon zu plump. Er macht einfach nur, make the face. Und dann hat er dieses Max Payne-Gesicht. Sehr schöne Referenz quasi auf ein altes Produkt, das sie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar schon an Rockstar abgegeben hat. Es ist mittlerweile dann schon tatsächlich dann abgegeben worden, aber ich glaube, die Leute, die damals gespielt haben, die können sich eben an das Max Payne-Face tatsächlich erinnern. Ich muss dir auch dabei pflichten, so vom Gesamtbild her, den dritten Max Payne ist eigentlich so das Rundeste. Ne? So eine Art Walter White-mäßiges mittlerweile genau, schon. Genau. Also, ne? Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich sage auch immer, das ist für mich, für die Breaking Bad kennen. Wir kommen heute vom Hundertsten ins Tausendstel. Ja. Aber daran sieht man halt auch, dass Remedy sich sehr, sehr oft in dem Fall würde ich jetzt, war es auch Rockstar und ich würde auch nicht sagen, dass sie sich an Heisenberg oder anders irgendwie bedient haben, aber an Remedy merkt man auch oft, bei Alan Wake und bei Max Payne, dass sie sich an sehr, sehr vielen popkulturellen Ereignissen oder Personen bedienen, dass sie sich daran bedienen und es halt rausziehen und versuchen daraus was Neues zu kreieren. Und deswegen hängt es manchmal an einigen Ecken. So, ich habe jetzt zum Beispiel halt nochmal Max Payne gespielt vor Max Payne 2 vor einem Monat oder so, weil ich was testen wollte wegen meines neuen Laptops. Und eben Widescreen-Modus mittlerweile, glaube ich, oder? Ja, aber es ist einfach heutzutage auch jetzt nicht mehr das vom Gameplay her nicht mehr so geil. Weißt also du kannst es noch spielen, aber du merkst schon, damals heutzutage lassen sich Spiele einfach besser steuern. Aber es ist ein Produkt der Zeit eben damals gewesen und das kann man natürlich, wenn man jetzt fast zehn Jahre After the Fact danach spricht, den nicht ankreiden, dass die heutzutage nicht mehr so funktionieren, weil einfach so viele Leute dann die Konzepte nachgemacht haben. Ja. Ich meine, bei Resident Evil 6 kannst du ja auch sagen, Resident Evil 4 wird nicht schlechter, nur weil Resident Evil 6 heutzutage bisschen altbacken eben wirkt. Richtig. Was man auch noch erwähnen muss, für die Leute, die jetzt gerade Bock haben, das zu spielen, also es gibt auf dem PC laufen die Dinger ja aber es gibt auch für Konsolen, gibt es die auf den Marktplätzen. Also es gibt auch auf dem deutschen Marktplatz mittlerweile? Ich glaube, es gibt das auch auf dem deutschen Marktplatz auch für 360. Also du kannst quasi Max Payne 1 und ich glaube auch Max Payne 2 runterladen für die 360. Ich lege meine Hand nicht für ins Feuer, aber ich glaube, so ist es. Ich habe die Konsolenversion damals tatsächlich nie gespielt. Ich kann mir nicht so gut vorstellen, dass sie so gut funktionieren würden auf der Konsole selbst. Einfach alleine durch den Quicksave und Quickload, der glaube ich wahrscheinlich nicht implementiert wurde innerhalb der Konsolenversion. Aber auch grafisch-technisch stelle ich mir die schon einige Eckchen dann unter der PC-Version vor. Ja, also es ist halt ein PC-Spiel. Also daher Remedy kommt ja aus dem PC-Sektor. Ja, das haben sie damals auch. Es ist immer blöd, weil wir jetzt gerade über eine Firma reden, die nicht so viel gemacht hat, eigentlich. Die Sachen, die sie gemacht haben, waren aber stellenweise wegweisend für bestimmte Genre. Und deswegen springen wir jetzt halt ein bisschen. Aber bei Alan Wake war es zum Beispiel auch so, dass sie gesagt haben, da hieß es ja auch erst, das kommt für den PC. Dann hieß es, hey, wir machen, haben eine Koop mit Microsoft, wir machen es für PC und für Xbox. Und irgendwann hieß es, wir machen es nur noch für Xbox. Und da wurden sie auch gefragt, hey, was soll denn das? Und da haben sie auch gesagt, okay, wir haben unsere Wurzeln bei den PC-Spielern. So, wir sind eine PC-Firma und wir hoffen einfach, dass es auch irgendwann für den PC kommt. Aber damals gab es also diese Exklusivität, temporäre Exklusivität für die Xbox 360. Die üblichen Shitstorms, die damals abgelaufen sind, die aber, glaube ich, speziell wenn wir über Alan Wake dann sprechen, so lange sich hingezogen haben, dass, glaube ich, keine Wut mehr vorhanden war bei den meisten Leuten, dass jetzt nur auf Xbox gekommen ist. Das war ja eh so lange in Entwicklung. Ein Kollege von mir war, ich glaube, ich müsste jetzt lügen, aber das war 2006 ungefähr, war er bei Remedy. Und da hat er schon Bright Falls quasi besucht, also Alan Wake gespielt. was damals noch komplett anders angefangen hat. Also ja, hat den lass uns da aber nicht so genau vorwegnehmen, dann, wenn wir dann einmal soweit sind. Max Payne, technisch über die Story haben wir uns ein bisschen ausgelassen, die natürlich auch ein wichtiger Punkt beim ersten Max Payne gewesen ist. Er als gebrochener Held, der seine Familie verloren hat. Im ersten Teil, ich will jetzt nicht zu tief in die Story einsteigen, aber er hat sich einem Drogensyndikat im Endeffekt gegenübergestellt, wurde, glaube ich, von der Stimme per Telefon zwischendurch angeleitet aus der Regierung, die ihm da mit ausgeholfen hat. Und was recht ungewöhnlich war, was auch im Film dann, glaube ich, später dann auch sehr viel in den Vordergrund gestellt wurde, diese Verbindung zur nordischen Mythologie, die dann dabei ist. Ne? Wie ist die Droge? Valkyr? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wenn du das sagst, dann sage ich mal ja, das war so. Ich muss jetzt auch mal die Fenster zumachen, weil es jetzt auch noch anfängt zu regnen. Beim Tom Cruise-Cast hat es tatsächlich auch ohne Ende geregnet draußen. Das hat sich echt strange angehört dann beim Schneiden, wo dann einfach dieses angenehme plätschernde Rauschen dann hast gegenüber dem Gebrabbel und Gelache, was dann... Das würde zu Alan Wake passen. Das würde zu Alan Wake tatsächlich passen. Das passt eigentlich auch zu Max Payne. Wir müssen jetzt 5 Minuten still sein, damit ich den Regen dann zu Alan Wake dann drunter schneiden kann, wo wir einfach dann mal nicht drüber quatschen. Es gab dieses Element der nordischen Mythologie, wo es eine Droge gehabt, die, glaube ich, Valkyr hieß. Ich muss nochmal nachchecken. Wie hieß sie eigentlich? Und dann Valkyr, genau. Genau, und die hat innerhalb des Spiels, glaube ich, ausgelöst, wer die dann genommen hat, wurde so überstark und war nicht mehr Herr seiner Sinne oder so. Das hat ein bisschen dann erklärt, innerhalb des Kontextes des Spieles, wenn du dann die Gegner angegangen bist, dass sie nicht nach dem ersten Headshot sofort umgefallen sind. Ja. Ich weiß, ein Gegner war dort, der war, ich glaube, der erste Endgegner in der Villa, wo du dann auf dem Dachboden gegen den kämpfst und da habe ich mich zu der damaligen Zeit ein bisschen geärgert, weil ich dachte, okay, gut, Headshot. Nee, der verträgt 17 Headshots mindestens, bis der ist. Hat natürlich innerhalb der Logik, wenn du denkst, okay, der müsste eigentlich jetzt wegballern, typisch verglichen mit anderen PC-Spielen, wenn du dann eigentlich nur deine Multiplayer-Shooter dort hattest. Aber wenn der diese Droge genommen hat und da drauf ist, okay, ich kann es noch ein bisschen verschmerzen. Ja. Und dieses Element hat sich immer durch das komplette erste Max Payne daneben durchgezogen. Im Endeffekt ist, glaube ich, Max Payne ganz zum Ende des Spiels dann, nachdem er auf seinem ganzen Trip gewesen ist und die ganzen Leute dann umgebracht hat, die auch, wo es rausgekommen ist, dass sie schuld waren am Tod seiner Frau und so weiter und so fort, wurde am Ende festgenommen, aber mit dem kleinen Augenzwinkern, dass er irgendwie so einen guten Freund in der Regierung hat, der ihm am Ende dann freilassen wird. Also bist du auch eigentlich mit dem bösen Ende, aber auch mit dem guten Ende rausgegangen aus dem Spiel, was so das Setup dann für den zweiten Teil gegeben hat. Ja. Tatsächlich. Also, genau. Wie gesagt, also das Erwachsenen-Setting war einfach etwas, was mich, wie du schon gesagt hast, der Tod der Familie. Ja. Ich glaube, das war im zweiten Abschnitt von Max Payne. Könnte vielleicht war es auch der dritte oder vierte. Aber da war es halt so, dass du quasi in so einem Flashback an dem Tag aufwachst oder so, wo in dem halt deine Familie getötet wird. Bisschen wie bei Kratos, der ja auch davon irgendwie dann verfolgt wird. Ich kriege jetzt tatsächlich auch Gänsehaut, wo du es nochmal erzählst, was einfach so gut in das Spiel eingebunden war. Du hast vorher, wurde dir dieser Fact verkauft, meine Familie ist tot, ich bin ein gebrochener Mensch und alles. Ne? Und dann auf einmal fängt dieser Level dort an, wo du als fröhlicher Max Payne dort in das Haus reinkommst und weißt, oh also Scheiße. Fröhlich klingt dann auch so, ja, so, also, lalala, ich bin der fröhliche Max Payne. Also relativ als normaler Mensch, der Mensch Payne, der dann noch zur Tür reingekommen ist und danach zum Max Payne eben wurde, wo ich einfach in diesen Level reingehe und sage, oh, das möchte ich eigentlich gar nicht jetzt alles, was da alles passieren wird, ne? Weil du weißt genau, was passiert und das war wirklich echt toll umgesetzt im Spiel. Genau, und dann wirst du halt entführt noch, also du wachst halt auf und dann checkst du das, okay, ich werde gerade entführt und dann wirst du danach noch gefoltert. Also das war so, dieser Abschnitt, da hast du einfach gemerkt, okay, hier geht's einfach in sehr, es klingt halt doof, wenn man das sagt, weil es ist ein sehr erwachsenes Thema, was du da ansprichst. War ja auch einer der Gründe, weshalb irgendwie das Spiel lange Zeit nicht so in Deutschland erhältlich war, wie es denn jetzt erhältlich ist. Ja, das hat sich ja mittlerweile also ein bisschen gelockert, natürlich, weil die Grafik und das Look und Feel natürlich mittlerweile ein bisschen altbacken sind, klar, hat nicht mehr den gleichen Effekt, als wenn du eben im Jahr 2000 dann noch die Jugendschützer drauf angesprochen hast, aber im Endeffekt bin ich ganz froh darüber, dass wir eben tatsächlich jetzt auch über das Thema reden können, weil es ist einer eben dieser Klassiker, wo man sich immer, ach, jetzt will ich eigentlich drüber quatschen, aber ich darf eigentlich nicht. Ja. Es geht nicht, es geht nicht. Es ist jetzt sehr befreiend, einmal in Ruhe drüber reden zu können, tatsächlich, wie es dort umgesetzt war. Ja, der hatte echt viel, ja, die Kacke war am Dampfen und der arme Max musste echt viel durchmachen, hat auch eben, obwohl er natürlich dann von seiner Familie immer noch komplett gebrochen war oder sowas, du hast das Love Interest angesprochen, ich glaube Mona Sachs. Genau, ist Mona die, Sachs, ne, ja. Die als Auftragskillerin im ersten Teil eigentlich. Noch plumper geht's eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht, nee. Es war nicht wirklich sehr, sehr feinfühlig im Detail, aber ja. Es war eben stilvoll umgesetzt innerhalb des Spieles und wie sie mit den ganzen Elementen umgegangen sind, um die ganzen Zitate dort abzufeiern. Mona Sachs ist im ersten Teil, ich mache jetzt Anführungsstriche in der Luft, gestorben angeblich. Ne? Die hat so, glaube ich, einen Headshot abbekommen, war dann aber weg. Also ist auch der einzige Lichtblick im Leben von Max eigentlich auch dann weg gewesen, was dann aber natürlich dann im zweiten Teil später weitergeführt wurde. Ne, und verglichen mit den Zeiten, die Remedy heutzutage dann in Anspruch nimmt, um Spiele zu machen, die waren ja nicht immer so, dass sie immer Ewigkeiten gebraucht haben, um dann Spiele zu machen. Den zweiten Teil gab es relativ kurz danach. Zwei Jahre später? Anderthalb, zwei Jahre ungefähr gab es dann Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Große, ich glaube, 3 oder 4 CDs wahrscheinlich damals, schön alles. Habe ich mir tatsächlich auch neu am Erscheinungstag als PC-Spiel gekauft, gleich in den Laden gelaufen. Yay, endlich Max Payne 2 dort. Und ich will das jetzt nicht im negativen Sinne sagen, aber es war natürlich das, was du auch ein bisschen erwartet hast, more of the same. Ne, also ja, aber ist ja nicht bei jedem Spiel schlecht. Nee, nicht. Bei Angry Birds beschwert sich auch niemand. Angry Birds hat ja auch 100 Millionen Spieler. Ne? Ja, also, eben. Eine Sache noch ganz kurz, bevor wir quasi zu Teil 2 kamen. Was mich damals auch fasziniert hat, ich mag es, wenn Spiele besondere Herausforderungen liefern. Deswegen mag ich halt Dark Souls und ich mag es halt auch, irgendwie im Hardcore-Modus von Diablo zu spielen und sowas. Und da gab es eben, wie du angesprochen hast, war es ein Trial-and-Error-Spiel. Also du bist irgendwie in einen Raum rein und musst erstmal gucken, okay, hier sind 25 Gegner, wie erledige ich die am besten im zweiten Versuch? Und da gab es dann halt diesen Spielmodus Dead on Arrival, hieß er. Ah. Und da hattest du dann nur, ich glaube, 5 oder 7, irgendwie irgendeine Primzahl war es. Vielleicht auch 1927. Da hattest du halt nur eine bestimmte Speichermöglichkeit. Also du konntest nicht so oft speichern, wie du willst, was das Ganze natürlich dann auch ein bisschen schwerer gemacht hat. Und das mochte ich zum Beispiel. Da hast du auch gemerkt, okay, die Jungs wissen ob ihrer Stärke, also sie machen da quasi dieses Trial-and-Error-Prinzip auch wieder zu einer Stärke, das ja eigentlich eine Schwäche ist, indem sie sagen, okay, ey, wir wissen, dass es so ist. Hier, wir geben dir nochmal ein Feature, also einen Modus oder was weiß ich. Heutzutage wären es wahrscheinlich 100 Gamerscore, die dafür fallen, oder eine Gold-Trophy. Wir können es dann, wenn wir bei Max Payne 3 angekommen sind, wie sie mit diesen Wurzeln der Serie, die ja beibehalten wurden in Max Payne 3, dann heutzutage mit dem heutigen Kontext umgegangen sind, werden wir darauf zu sprechen kommen, weil das hat, glaube ich, meiner Meinung nach auch die Balance eben gut geschafft, dann nicht das Spiel komplett zu Call of Duty-en, sagen wir es mal so, mit Checkpoints und regenerierbarer Health und sowas. Aber die waren sich damals schon bewusst, was sie eben für ein Trial-and-Error-Spiel bauen und wie sie damit dann umgehen wollen. Den Modus habe ich, glaube ich, tatsächlich aber nie ausprobiert. Okay. Ich habe das Spiel dann durchgespielt und dann ist es auch gut gewesen. Ne? Also hat mich dann unterhalten in der Zeit, habe sehr viel Spaß gehabt, war, glaube ich, dann wahrscheinlich auch mein PC-Spiel des Jahres für mich persönlich dann gewesen zu dem Zeitpunkt, wenn 2001, was habe ich damals auch noch gespielt? Anachronox, glaube ich, fand ich sehr gut damals. Weiß gar nicht, noch. Was alles 2001 Deus Ex vielleicht kam, aber ich glaube, es kam ein Jährchen früher, wenn ich mich nicht irre. Tony Hawk 2 habe ich sehr viel gespielt. Reden wir bitte noch 5 Sekunden, ich gucke mal kurz, was da noch 2001 erschienen ist. Ja, 2001, also Anachronox kann ich sehr, sehr empfehlen. Iron Storm, die Leute, die auch hinter Deus Ex waren, Warren Spector, war es Warren Spector? Weiß ich gar nicht mehr. Sehr großartiges Rollenspiel für den PC, sehr verkannt also, heutzutage. Allein jetzt auf den ersten Blick, ja, Computerspiel 2001, was da alles erschienen ist, Shenmue 2, Silent Hill 2. Ja, Konsole ist klar, für Konsole okay. war das echt groß. Gothic, sehr schön. Grand Prix 3. Geoff Crammonds Grand Prix 3, oder? Ja, ich glaube schon, aber vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich auch nicht. Toka 2 habe ich sehr gerne gespielt. Geoff Crammonds. Ja. Und so weiter und so fort, also da erschien schon Anstoß Action, Ballerburg. Ballerburg, kannst du dich tatsächlich an Ballerburg erinnern? Der Name sagt mir was, aber das Spiel kann ich mir nicht mehr vor Augen führen. Das war ganz geil, eigentlich auf LAN-Partys. Die Ballerburg. Ja. Egal, komm, gehen wir zurück. Nee, aber was war der Punkt jetzt nochmal? 2001, eines meiner liebsten PC-Spiele auf jeden Fall. Ich war 2003, aber tatsächlich dann nicht mehr so der Exklusiv-PC-Spieler mehr. Also es war bei mir ein bisschen wieder abgeklungen. Ich habe wieder ein bisschen mehr auf Konsolen gespielt, mal da die Final Fantasy oder Dragon Quest oder was alles rausgekommen ist. Und da habe ich mir trotzdem aber Max Payne 2 eben gekauft und auch immer noch sehr gern gespielt, aber dadurch, dass es für mich nicht mehr so viel neu gemacht hat oder so neu innoviert hat, der Glanz war für mich ein kleines bisschen abgeblättert, muss ich sagen, beim zweiten. Also es ist ein rein persönliches Gefühl. Das muss natürlich auch nicht widerspiegeln, wie es allgemein angekommen ist, aber dadurch, dass es more of the same war, die Grafik war schön aufpoliert, du hattest den neuen Max Payne, an den du dich eben gewöhnen musst vom Gesicht her aus. Er sah wesentlich älter aus mittlerweile, auch wenn er, glaube ich, innerhalb des Spieles nicht unbedingt älter sein sollte. Aber dafür hat es eben innerhalb des Spieles gut funktioniert. Die Mechaniken wurden, mir fällt nicht an, haben die wirklich irgendwie was Neues eingeführt innerhalb des Spieles, was die Mechaniken angeht? Ich bin mir auch gerade nicht wirklich sicher, aber im Prinzip, wenn, dann war es wahrscheinlich irgendein neues. Also die Geschichte. Weflein, was da eingeführt wurde. Im Prinzip hast du es ja gesagt, more of the same. Was, wie ich auch schon gesagt habe, nicht zwingend schlecht sein muss. Und gerade bei der Serie, wenn du so ein tolles Spiel hast. Und damals warst du ja schon irgendwie State of the Art im Prinzip. Dann verbesserst du dir natürlich auch noch Teile. Es ist halt ähnlich wie bei Call of Duty. Es ist auch more of the same, aber es ist halt immer noch kein schlechtes Spiel. Also jeder, der sagt ganz objektiv, dass Call of Duty ein schlechtes Spiel wäre, lebt halt einfach auf dem falschen Planeten ein wenig. Es ist die typische Internetübertragung. Also da sind wir natürlich auch nicht davon, als Gamer davon irgendwie gefeit, da irgendwie zu gehen. Dann wird eben automatisch, oh, das Spiel ist jetzt, objektiv ist das nur so ein 90%iges Spiel und nicht 95. Ja. Schlimmstes Spiel aller Zeiten. Genau, fickt euch alle. Das ist das schlimmste Spiel aller Zeiten. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ey, ich bring mich jetzt um, weil es Bayonetta 2 noch der Wii. Das war ein bisschen lässiger. Also die Leute waren damals, glaube ich, oder vielleicht war es einfach nur, weil das Internet noch nicht so verbreitet war, dass ich glaube fast schon, ja, jeder seine Meinung sagen konnte, aber ich habe auch noch eine Meinung, ich tippe sie jetzt. Genau, ich habe das Spiel nie gespielt, aber ich habe mir ein Spiel schon angeguckt. Es ist natürlich merkwürdig, wenn wir das speziell jetzt hier sagen, weil wir nichts anderes machen die ganze Zeit, aber wir schließen uns davon ja nicht aus. Nee, gar nicht, aber in dem Fall, Max Payne 2 war ein fantastisches Spiel, das mich auch sehr, sehr berührt hat stellenweise. Ich würd ungern jetzt gerade über die Story reden, also nicht sehr, sehr viele Aspekte halt mit Monosex und sowas rausnehmen. Das habe ich ja schon eigentlich fast gespoilert, aber weil das Spiel, das kann man eigentlich, wenn man sich durch das Gameplay jetzt gerade noch ein bisschen durchquält, weil man halt anderes jetzt mittlerweile gewohnt ist, dann kann man sich da das Ganze ruhig nochmal geben. Also das Ding kostet auch nicht viel, so läuft halt auf jedem Rechner. Deswegen, also lass uns, ich weiß nicht, gibt es sehr, sehr viel, was du zu Max Payne 2 sonst gerne sagen würdest? Nee, nicht unbedingt. Also ich hätte auch jetzt nicht unbedingt über die Story direkt dort geredet. Wir haben ja auch nicht, obwohl ich habe wahrscheinlich schon verraten, wie es im ersten Teil dann ausgegangen ist. Wir lassen mal das Ende des zweiten Teils im Unklaren, weil der ja auch nicht so große Relevanz storymäßig später hatte, weil es im Vergleich eben zum ersten Teil nicht direkt angeschlossen hat an dem, was passiert ist. Es ist auf jeden Fall mehr Scheiße im Leben von Max Payne dann dort passiert. So hätte das Spiel eigentlich auch heißen können. Mehr Scheiße im Leben von Max Payne. Sehen Sie heute mehr Scheiße im Leben von Max Payne? Nächste Woche noch mehr Scheiße. Noch mehr Scheiße. Ja, aber so, wo du den Film dann tatsächlich ansprichst, wann ist der Film gewesen? 2006 oder sowas? 2007? Ich habe es, glaube ich, schon wieder verdrängt. Also wir haben ja auch im Videospielverfilmung-Podcast dann darüber gesprochen, dass es eben so ein Spiel oder eine Spieleserie wie Max Payne, die den Anfang der 2000er wirklich für PC-Gamer dann einen richtig fetten Eindruck hinterlassen hat, wo ich hätte auch gedacht, ey, das ist mal ein Spiel, was sich tatsächlich wirklich daraus einen guten Film zu machen. Und dann kam der Film mit Marky Mark. 2007 kam er. Ja. Und das war mit Marky Mark und heißt sie Mila Kunis? Mila Kunis, genau. Mila, ich möchte gerne mal deinen Kunis, ja. Genau, und sie war Mona Sex und dann war ja auch Nelly Furtado noch dabei. War sie dabei? Ja, sie war ich dabei. Ich hab's alles verdrängt. Ludacris war auch dabei und Bo Bridges war auch dabei. Aber es wäre auch ein guter Rap-Name, Bo Bitches, oder? Bo Bitches ist sehr, sehr gut, ja. Oder Mo Bitches. Ja, Mo Bitches ist auch nicht schlecht. ja, und im Film geht's eigentlich darum, dass auch Max Payne, so, und der arbeitet irgendwie, Detective und für ungeklärte Mordfälle und sowas. Und das ist natürlich halt in dem Fall doppelt spannend, weil er quasi auch Hauptverdächtiger ist für den Mord an seiner Familie. Und dann ist es halt, oder nee, nicht an seiner Familie, sondern an Natascha. Ich hab's auch wieder vergessen. Ja, aber auf jeden Fall ist irrelevant. Beschäftigt er sich halt dann mit dem Mord an seiner Familie und lernt halt zwei Frauen kennen irgendwie. Und ja, das ist auch nicht sonderlich geil, der Film. Also erstmal Mark Wahlberg als Max Payne ist sehr, sehr fraglich. Ich kann Mark Wahlberg in bestimmten Rollen, kann ich den ganz gut ab, wenn er eben dann wirklich dann da reinpasst. Aber Mark Wahlberg spielt mittlerweile auch nur Mark Wahlberg eben. Ja. Ne? Und das ist nicht unbedingt Til das. Schweiger. Auch Til Schweiger. Um da spielt. Einmal die Brücke. Zum ja, ersten wir, Podcast des Tages zu schließen. Wir haben ja mal einen Til Schweiger Podcast aufgenommen, das stimmt. Lang, lang ist es her. Ja. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Als wäre es gestern gewesen oder vorher sogar noch. Nee, tatsächlich, er war für mich nicht Max Payne einfach, Marky Mark, leider nicht. Ja. Ne? Und es hat sich auch durch den Rest des Films durchgezogen. Der hat auch, glaube ich, mehr den Fokus tatsächlich auf diese nordische Mythologie sogar noch ein bisschen mehr gelegt mit so übernatürlichen Elementen. Ja. Ne? Was wo ich zumindest als Fan jetzt nicht den Fokus drauf gelegt hätte. Tatsächlich, für mich war es nämlich... Ja, aber gut... Kann man machen. Als Fan war es halt wahrscheinlich egal. Also, wie gesagt, das haben wir ja schon oft besprochen. Da geht eigentlich fast nichts über Silent Hill als Film zu einem Spiel. Ich glaube auch, dass man auch in dem Fall vielleicht abkürzen sollte und sagt, hey, Max Payne, ich habe ihn mir für 3 € geholt. Nee, 2,70 Euro hat er gekostet. Oh, sogar ja, unter 3 € kaufe ich ihn irgendwann. Einfach nur, um diese Videospielfilme zu sammeln. Und dann tatsächlich, scheiße, heute ist es soweit. Also, oh nein, heute 2,70. Ah, verdammt. Ja, gab's aber in der Videothek, die haben da irgendwie 25 von gehabt. Mhm. Haben alle für 2,80 €, je nach Qualität der Hülle verkauft. Dann habe ich ihn mitgenommen. Hätte ich mir lieber irgendwie ein Wasser für gekauft. Im Freizeitpark. Ein Fußbad. Aber, genau, ich hätte gerne ein Fußbad. ja, also es ist... Nicht wirklich das, was man gucken muss. Ja. Ich glaube, muss man sehen, ob ich den noch hier irgendwo auftreiben kann. Budi und Simon haben tatsächlich dann bei der Werbung mitgemacht für den Film damals. Und Jay hatte so Shoot-Dodging mit den beiden animiert. Ich war im Studio noch mit dabei gewesen, wo die tatsächlich so ein kleines Rig dann gebaut haben, dass Budi und Simon parallel so auf der Seite liegen können und währenddessen moderieren in Bullet-Time. Ne? Okay. Also anstatt, dass sie in der Zeitlupe schießen, haben die in der Zeitlupe moderiert, wo sie gegenseitig dann, ich glaube, den Shoot-Dodge gemacht haben und am Ende sind sie mit den Köpfen aneinander geknallt. Okay. Mal sehen, ob ich den noch auftreiben kann, weil ich glaube, das war noch das mir liebste Element an dem ganzen Max Payne-Film, an der ganzen Max Payne-Filmnummer. Damals das, gewesen. Was Interessante war, dass in dem ganzen Film bis eine halbe Stunde vor Ende nicht geschossen wird. Also es gibt auch keine Schießereien oder sowas. Und Max Payne und Schießen, das passt doch nicht zusammen. Das passt doch nicht zusammen. Max Payne und Schießen, wie doof ist denn das? Und das macht halt auch, wie gesagt, das macht keinen Spaß. So, das Ding wurde auch dann für eine niedrige Jugendfreigabe geschnitten. Mhm. So dass auch da irgendwie dann der Aspekt von dem ganzen die Grundidee wurde ausgehebelt dadurch, genau, dass du einen ab 16 Standard-Action-Film draus machst. Das ist ein Kaffeekränzchen. Weißt du, ja, okay, ach, du hast meine Familie umgebracht. Oh, jetzt bin ich aber böse auf dich. So, das passt halt nicht. Die Leute hätten sich auch geärgert, wenn sie dann aus der Videothek so einen brutalen, schlechter Film dann mitgenommen hätten und sitzen dann abends mit der Familie und gucken den. Das war eben ein typischer Videothekenfilm dann am Ende gewesen. Ja. Mhm. Eine meiner Lieblingszitate, ich hatte es mir extra rausgeschrieben, ist aus Cinema. Und zwar geht es, zu Beginn des Films hört man Max Payne sagen, ich glaube nicht an den Himmel, ich glaube an den Schmerz. Knapp 100 Minuten gestylte Langeweile später empfindet der Zuschauer ganz genauso. Ist schön zusammengefasst. Ja. Und, okay. Ich glaube, das sollte es fast aber auch zum Max Payne-Film gewesen sein. Wer mehr hören will, der Videospiele-Verfilmung-Podcast ist wahrscheinlich eine ganze Stunde rein um den Film dort insgesamt geredet worden, der hier auch nochmal dann verlinkt ist. Chronologisch würden wir natürlich dann eher jetzt zur anderen Serie von Remedy rübergehen, aber wenn wir schon dabei sind, du hast ja schon erwähnt, die Marke Max Payne ist ja nicht bei Remedy geblieben, sondern die wurde dann veräußert an die Kollegen von Rockstar. Ja, Rockstar wurde es veräußert für 10 Millionen US-Dollar und noch Share, wie heißt es, Anteile. Anteile. An der Firma. Wir fragen, ist es vor dem Film oder nach dem Film passiert, dass sie noch 10 Millionen Dollar für den Franchise diese Marke nach dem Film bekommen haben? Also, ich meine, die Marke selbst, also 1 und 2 haben sich halt über 7,5 Millionen mal verkauft. Mhm. Also das ist schon eine sehr, sehr starke PC-Marke. Das ist eine Hausmarke, speziell in dem PC-Alter, wo eigentlich nur kopiert wurde, dass da 7,5 Millionen Exemplare verkauft wurden, das ist eine Hausmarke. Ja. 2000, sehr, sehr lustig, was Namen... Wir kommen wieder von einem Thema aufs andere, egal, ganz egal. Der Wrestler Max Payne 2005. Ja, wie hieß der nochmal in echt? Ja, vorhin hatten wir es noch aus dem Kopf. Genau, Buffalo Patterson. Buffalo Patterson, Man Mountain Rock in der WWE mit der WWF-Gitarre damals. Genau, Man Mountain Rock, Max Payne, Maximum Payne, Man Mountain Rock, Lucifer Payne, Heavy Metal Buffalo. Ja. Beater. Beater ist auch einfach ein guter Name. So, der ist der Beater. Auf jeden Fall, dieser Wrestler hat auch geklagt gegen den Namen, dass sie halt quasi seinen Stil, was total Unfug war, aber auch seinen Namen geklaut hätten. Wurde dann außergerichtlich, wurde sich da geeinigt. Was ja auch ganz lustig ist, dass Bully Herbig damals gegen Bully geklagt hatte, gegen Rockstar selbst. Echt? Ja. Was? Das wurde auch, glaube ich, fallen gelassen. Ist das der Grund, warum es hier dann Canis Canem Edit hieß? Es hatte ja einen anderen Namen hier in Europa. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt der explizite Grund ist, aber auf jeden Fall ging es halt damals darum, dass Michael Bully Herbig gegen Bully klagt. Ey, wirklich. Bully also, gegen Bully war halt Bully, immer die Bully Fights. Ja, und auf jeden Fall, das ist auch noch eine kleine nette Anekdote eigentlich aus dem Ganzen. ging dann auf jeden Fall zu Rockstar Games, die, wie wir gehört haben, ja auch schon das Game Boy Advance Spiel dann gepublished haben. Und dann kam irgendwann lange Zeit gar nichts. Ja, aber es ist auch typisch für Rockstar. Das sind ja welche, die lassen wirklich ein Spiel, bei denen ist es gang und gäbe, dass sie es lange gären lassen. Genau, wenn also man weiß meistens so ein Jahr anderthalb Jahre im Voraus. Genau, die geben dann zeitig vorher Bescheid. Das hat sich in den letzten Jahren natürlich meist ein bisschen nach hinten verschoben, weil Rockstar war ja meist immer sehr gut an, dass sie sich dran gehalten haben, wann ihre Release-Dates gewesen sind. Die haben eben kurz vorher Bescheid gegeben, so ein Jährchen. Und dann an dem Tag kommt es raus und dann kam es an dem Tag raus. Das war bei jetzt, hat sich seit GTA 4 ein bisschen nach hinten verschoben, dass sie jetzt meist noch ein paar Monate Zeit gehabt haben. Max Payne 3 ist, glaube ich, aber eins der doch noch mit der meist verschobenen Sachen von Rockstar gewesen, weil das sollte ja eigentlich tatsächlich schon anderthalb Jährchen früher ungefähr kommen sollen. Ja. Weil da ist es dann zuerst so richtig so mit Datum festgelegt worden von Rockstar. Inklusive der erste Reveal-Trailer, der damals gekommen ist, 2009, würde ich jetzt einmal grob behaupten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann er kam, aber er hat auf jeden Fall für extrem... Ist es ein Mini-Eklat oder ist es schon eklat gewesen damals, als der Trailer gekommen ist? Dadurch, dass die Marke... wie soll man sagen? Ich glaube, die Marke war zu dem Zeitpunkt zwar immer noch in den Köpfen von Leuten. Ja. Und die Leute, die es gespielt haben, haben auch Gutes assoziiert mit dieser Marke. Aber es sind halt in der Folgezeit sehr, sehr viele Spiele auch dazugekommen, die bedingt durch ihr Alter hoffentlich noch nicht in den Genuss von Max Payne und Max Payne 2 kamen. Das heißt also, du hast im Prinzip Leute angesprochen, die das Ding kannten, und Leute als Rockstar angesprochen, die vielleicht noch nie von gehört haben. Mhm. Und deswegen war dann der Shitstorm, das hat sich so ein bisschen gehalten. Genau, es gab Shitstorm wegen verschiedenen Gründen, eben wie du es genannt hast, von verschiedenen Seiten. Ich hätte auch fast gesagt, auch wenn es die Leute natürlich damals in dem Alter nicht spielen sollen, aber ich glaube, für viele ist Max Payne tatsächlich auch Kindheitserinnerung. Eben, ne? Ja. Wo die einfach, und der Bruder lässt mich mal spielen und cool, ich habe mir damals runtergeladen, ich bin so ein cooles Kiddy und alles. Und dann kommt der neue Trailer von Rockstar und dann, Max Payne, ja, ich weiß noch, das war cool damals und hatte natürlich visuell und auch der Charakter Max Payne selbst nicht mehr viel mit dem abgewrackten New York Film Noir-Cop zu tun, sondern es hat tatsächlich zu der Zeit die Leute an, ich glaube, Ken and Lynch fast schon erinnert, ne? Was ja auch so ein typisches so Favela-Brasilien-Setting oder sowas dann teilweise hatte. Und der erste Trailer kam eher wie so ein südamerikanischer Actionfilm dann eben drüber. Ja? Max, du siehst tatsächlich die Figur von Max Payne, der eben nicht in seinem ikonischen langen Trenchcoat rumgelaufen ist und mit seiner typischen Frisur, sondern du siehst den Glatzenmann. Ja, Max Payne plötzlich mit Glatze, Hawaii-Hemd. Hawaii. in den Favelas von Brasilien. Ja, du denkst, was? Film noir? Nee. Ja, da hat jemand aber den Film war ein bisschen falsch verstanden. Ja, so gleich. Keine Fotografien der 30er Jahre aus Deutschland geguckt. das stimmt. Also es war so, dass ich habe damals ja noch für eine andere Seite gearbeitet. als für GameOne.de. Und, es gibt andere Seiten? Es gibt ein bis zwei andere Seiten, ja. Unglaublich. Und wir haben damals sehr, sehr große Diskussionsrunden über das Thema gehabt, wo, also es war eine PC-Seite, PC Action, PC Games halt. Und da waren natürlich auch, bedingt durch das Alter, da waren es halt auch ältere Menschen. Also ist die Schere noch größer gewesen? Genau, da natürlich die ganz alten Mit-40er und du als junges Küken dort, da gab es wahrscheinlich eine große Schere. Einfach, genau, und ich war einfach, ich habe Max Payne 1, 2 geliebt, Max Payne 3, wenn's, der Punkt ist, glaube ich, gewesen, wenn es nicht Rockstar gewesen wäre, die die ganze Lizenz gekauft hätten und die da auch was gemacht hätten, sondern Studio XY. Ja, und die hätten quasi diesen Trailer veröffentlicht, dann wäre ich auch sehr, sehr skeptisch gewesen. Bei Rockstar weiß ich allerdings, dass ihnen gerade Geschichten und Aufmachung, Charaktere sind ihnen halt das Heiligste so. Das siehst du halt an, selbst an Nebencharakteren wie einem Brucey aus GTA 4. Das ist einer der besten dort ist. Genau. Ja. Und eben halt Charakteraufbau und sowas, das ist denen extrem wichtig. Und wenn die es nicht gemacht hätten, wäre ich sehr skeptisch gewesen und da habe ich einfach gesagt, ey, lass das Rockstar erstmal machen. Wir haben jetzt diesen Trailer gesehen, was ja im Prinzip noch nicht viel sagt. Also du hast Waffen, so, weißt, das Einzige, was du nicht mehr hast, ist der Look. Muss man sich dann natürlich drüber streiten, aber es ist halt kein so ein, ich wollte jetzt sagen Verbrechen, aber wenn du jetzt zum Beispiel Resident Evil 1 und Operation Raccoon City nimmst, ja, als krassesten Vergleich, ist es halt kein 180 Grad Umschwung, weißt, oder halt ein Silent Hill 1 und ein und die neuen Sachen. Genau, nee, ich würde dir auch tatsächlich wirklich beipflichten. Dankeschön. Auch einfach, weil ich das Grundvertrauen auch in Rockstar ist bei mir einfach so hoch durch die ganzen anderen Sachen, die sie gemacht haben, sei es die Red Dead-Serie, sei es GTA gewesen, dass sie einfach, die wissen schon, was sie machen. Und auch wenn ich es im Moment noch nicht durch den Trailer so spüre, der wo sich in mir dann die Fanboy-Wut ein bisschen aufbaut und sowas, lass die machen, mal gucken, was es ist, und ich beurteile es, wenn es dann vorbei ist, weil mich hat tatsächlich bis jetzt noch kein Rockstar-Spiel richtig enttäuscht. No, also kein Spiel, wo ich sagen würde, das war ein kompletter Totalausfall. Und das kann man auf jeden Fall auch über Max Payne 3 sagen, wo es dann tatsächlich gekommen ist. So lange ist es ja mittlerweile nicht her. Ich glaube, im Mai ist es gekommen, dann Mai 2012. Und ich habe viel Spaß mit Max Payne 3 gehabt, tatsächlich. An einem Wochenende durchgespielt und auch konkret an der Story dann dort dran gesessen. Und ich glaube auch viele Leute, die sich im Vorfeld drüber so aufgeregt haben und sich dann geärgert haben, wurden eines Besseren belehrt, wenn sie das Spiel dann gespielt haben selber. Ich glaube auch. Es ist so ein bisschen wie diese, zu Modern Warfare 2 war das, glaube ich. Da gab es diesen großen Boykott. Keiner soll Modern Warfare spielen. Da gab es eine Steam-Gruppe mit irgendwie 90.000 Mitgliedern. Und nach Release von Modern Warfare hast du in die Steam-Gruppe reingeguckt und hast halt bei Aktivitäten gesehen, dass jeder von denen 40 Stunden Modern Warfare gespielt hat. Wegen der No-Russian-Geschichte oder was meinst du? Ich weiß nicht mehr genau, welche Gründe es da gab, aber das ist ja auch im Prinzip egal. Es ging einfach nur darum, dass sich Leute über etwas aufregen, sagen, sie machen es eh nicht oder werden es nicht spielen und dann spielen sie es trotzdem. Und so ähnlich war es, glaube ich, auch bei Max Payne. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit Max Payne. Wo hast du es gespielt? Auf der Xbox? Ich habe es auf der Xbox gespielt, ja. Also der PS3 dann durchgespielt. Der Wandel als PC-Serie, so wie sich der aktuelle Markt dann auch eben dann geändert hat. Jetzt kannst du natürlich nicht umhinkommen, so ein Spiel primär erstmal auf Konsole dann rauszubringen. Zumindest mit einer angepassten Konsolensteuerung. Also genau. Also das gehört natürlich dazu, klar. Aber auch im Grunde ist das erste Max Payne, was eben auch im Hinblick auf die Konsolenversion dann auch spielerisch mitentwickelt wurde, wo ich dann eben vorhin meinte, ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, dass die Konsolenversion von Max Payne 1 viel was taugen. Man hat bei Max Payne 3 dann doch gemerkt, wie sind die Entwickler da rangegangen, das Spiel so anzupassen, dass es auf Konsole was taugt, weil ich glaube, das haben sie ganz gut hinbekommen. Um den Spirit von des Max Payne Gameplays zu erhalten, mit den Bullet Times, mit dem Shoot Dodging, was dazu kommt, aber eben nicht auf die typische, was du dich mittlerweile als Konsolen-Shooter-Gamer dran gewöhnt hast, mit Geschichten mit regenerierbarer Energie und musst dich irgendwo verstecken und dann kriegst du nur noch so Matsch auf dem Bildschirm, wenn du irgendwo verletzt wirst, sondern tatsächlich, du hast deine Energieleiste, du hast deine Painkiller, die du zwischendurch nehmen musst und es hat immer noch diesen wirklich ein bisschen schon Quick-Save-Quick-Load-Charme, aber eben hier durch Checkpoints dann so hingepackt, dass du tatsächlich immer noch dein Trial-and-Error ein bisschen machen kannst, mit adaptierbarer Schwierigkeit, was ich auch ganz angenehm fand, wenn mal irgendeine Situation kam, wo ich einfach nicht die Lösung tatsächlich gefunden habe, die wurde dann immer ein bisschen mehr Painkiller dann gegeben, wenn du dann zu oft... nicht, dass mir das passiert ist, aber jemand, bei dem ich zugeguckt habe. Ich hatte tatsächlich 2-3 Situationen, wo ich auf einmal 7 Painkiller bekommen habe vom Spiel. Und also, da kam ich mir auch schon so ein bisschen vor, okay, ey, danke, dass ihr mich gerade für so einen Affen haltet. Aber scheinbar war ich es ja auch in dem Fall. Ja, und die Situation wurde danach ja auch gelöst, nachdem du die 7 Painkiller bekommen hast. Nee. Nein? Nein, das Geile war, ich war einfach so frustriert, dass ich ausgemacht habe. Und dann musste ich am nächsten Tag wieder mit einem Painkiller beginnen und mit halber Energie. Weil es halt nicht nochmal gespeichert hat. Oh Gott, aber, oh Gott. Das war einer der Kritikpunkte, die ich selbst am Max Payne 3 hatte. Mhm. Das war einfach, dass der Schwierigkeitsgrad nicht wirklich angezogen ist, so dass es zum Ende hin schwerer wurde, sondern du hattest einfach immer so Peaks drin, wo es dann auf einmal, also du bist in der Schießerei mit 25 Leuten und es war alles cool und plötzlich kommen 3 Leute und du hast die mega Probleme, weißt aber gar nicht genau warum und merkst dann erst, okay, die sind halt besonders geschützt oder sowas. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat bei Max Payne 3 war die KI. Die hat sich immer sehr, sehr schön versteckt und haben, du hast halt gesehen, dass sie quasi meistens immer einen Anführer in der Gruppe hatten. Der war dann auch besonders gezeichnet. Aber auch, ja. Dann haben sie beispielsweise Tische umgetreten, haben sich dahinter versteckt, dann ist erst die rechte Seite vorgelaufen. Während du dich darum gekümmert hast, ist dann quasi die linke Seite vorgestimmt, haben sich versucht, irgendwie in die Zange zu nehmen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Grafisch, das Spiel war stellenweise so schön. Also wirklich, dass du dir einfach nur die Sachen angeguckt hast. Dialoge waren sehr, sehr geil. Aber wie gesagt, das ist halt Rockstar. Bei Dialogen mache ich mir bei denen am wenigsten Sorgen. Wurde aber auch in dem Fall, einer der Punkte ist, die Geschichte ist halt auch nicht mehr von Sam Lake, sondern von jemand anderem, also von einem der Rockstar-Schreiber. Ich glaube, von Dan Houser. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und ja, man merkt sehr stark, wie mit den Charakteren umgegangen wird, dass die Archetypen sind noch vorhanden, aber die Rockstar-Handschrift ist eben dort, ne, in dem wirklich auf den Punkt gepackten Dialogen, auf den Nebenfiguren, die dann teilweise auch in Cutscenes dann mal da sind, die du verpassen kannst. Ich denke jetzt an diesen, der Typ, der später in den Favelas lebt, der dann, den du auf dem Klo am Anfang siehst. Ja, der ist super. Der ist großartig, ne? Dieser retired alte Polizist, glaube ich, aus den USA, der jetzt in Brasilien oder sowas wohnt und dort mich gar nicht mehr an den Ende, in den Favelas hilft. Aber du kannst teilweise diese Szenen auch verpassen, wenn du dann nicht dann dort an den entsprechenden Stellen hingehst. Und du merkst den nicht nur in den Charakteren, die eben Bewandtnis zur Story hin haben, ne? Sondern auch in den kleinen Nebensachen einfach, dass die ein bisschen in die Spitzen durchgedacht sind und da diese Rockstar-Liebe drauf ist, auch wenn es nicht natürlich dann nicht mehr Sam Lake ist, der dann dran geschrieben hast. Also das haben sie gut eingefangen. Ja. Und einer der Punkte, die mich auch ein bisschen genervt haben, war, dass irgendwann die Gegner einfach zu generisch wurden, dass halt zu viele Gegner kamen. Das typische Syndrom, es werden einfach immer mehr dazugehauen. Genau. Ne? Ohne jetzt auch spoilern zu wollen, so die lange Sequenz vor dem großen Finale, was dort abläuft, wo du dann eben gezwungen wirst, mit verschiedenen Stockwerken durch ein gewisses Gebiet da durchzugehen und einfach, okay, jetzt sind mal hier 40 Feinde. Ja. Ne? Und da muss ich mich ja erstmal durchbeißen. Von dem Syndrom war Max Payne 3 nicht gefeit, aber es hatte die Aggression der Gegner gut rübergebracht, dass die tatsächlich dich auch angegangen sind, hast du ja schon gut ausgeführt. Du konntest es eben nicht nur typisch, wie viele Shooter heutzutage, du gehst in die Deckung und du hast deinen Killroom sozusagen, ne? Gehst in die Deckung und guckst, wie kann ich mich wie wo rausbewegen, damit ich sie wegballere. Die sind auf dich zugelaufen. Ne? Die haben dich nicht lange in der Deckung gelassen, sondern du warst gezwungen. Die Deckung wurde auch einfach weggeschossen. Also genau, die Deckung wird weggeballert. Wie viel habe ich noch an Bullet Time? Mit der musste auch sehr, sehr gut gehaushaltet werden. Ich habe in dem Spiel mehr die normale Bullet Time benutzt als den Shoot Dodge. Ne? Ja. Weil das ist natürlich ein cooler Move, sieht cool aus, aber ich habe wenig Bock danach schutzlos da rumzulegen. Auch wenn es manchmal auch cool war. War es in den alten Teilen so, dass du liegen geblieben bist nach dem Shoot Dodge? Weil du, wenn du den jetzt machst, du springst also, hin. Du bist halt nicht so lange liegen geblieben. Also da ist es schon eine gewisse Zeit quasi sicher oder ungesichert auf dem Boden, aber jetzt ist es ja so, dass du dann auch... Es ist Gameplay-Element eben ja jetzt mittlerweile. Ich glaube, der ist eben vorher bei den alten Spielen automatisch aufgestanden. Du kannst dir eben jetzt aussuchen, okay, ich hechte durch die eine Tür durch, weil ich denke, da können jetzt 3 Leute stehen. Ich kann mich danach aber entscheiden, auf dem Boden liegen zu bleiben, damit ich eben aus der Schusslinie ein bisschen drauf bin und die von unten nochmal anballern kann. Und da kamen eben viele taktische Elemente hinzu, die mich eben mehr gefordert haben, als jetzt bei einem normalen, üblichen Konsolenshooter, den du da hast. Also es hat sich wirklich komplett anders gespielt als ein Call of Duty oder auch eben jetzt ein Resident Evil 6 oder sowas. Es hat seine Sprache behalten, wie Max Payne funktioniert, die aber echt gut auf die Konsole übertragen, ne? Und da den Rockstar-Glanz rum drüber dann eben nochmal bekommen. Und es war auch vor allem eins, haben wir gar nicht drüber geredet, gerade bei der Max Payne-Verfilmung, wo wir vorhin noch gesagt haben, dass 96 Hours mit Liam Neeson eigentlich der bessere Max Payne-Film ist. Jetzt kommt ja auch nächste Woche der zweite Teil. Ja, 97 Stunden. Genau, 97 Hours, oh scheiße. Aber fernab davon, also was mir bei dem Film damals sehr gut gefallen hat, war, dass er konsequent hart war. Mhm. Und das hat mir auch bei Max Payne 3 sehr, sehr gut gefallen, dass es in seiner Welt sehr, sehr konsequent war. Also ja. War das die Gewalt, war einfach ein Stilmittel. Die war halt nicht einfach so sehr, sehr plump dargestellt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass er auch oftmals Sachen hinterfragt hat, die so passieren. Also auch schon die Anfangssequenz. Ich weiß, ja, der Anfang und das Ende eigentlich, aber wo dieser Typ vor dir wegkriecht. Ja, genau. Wo du dann selbst auch also hinterfragst. Auch mittlerweile eine moderne Sache beim ersten Max Payne ja auch gewesen, wo du eine Szene vom Ende quasi siehst und da zum Spekulationsaufbau dir gleich einen Knaller vorne dran gegeben wird für 1-2 Minuten. Ja, und da hinterfragt quasi Max auch selbst so, ey, wer hätte gedacht, dass ich in dieser Scheißsituation gerade stecke? Ja. Weißt du, ich habe gar keinen Bock auf den ganzen Kack. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mir sehr, sehr gut gefallen hat bei Max Payne rein. War stellenweise manchmal an einigen Stellen zu viel oder zu oft. Aber eben dieses, dass er auch darauf hinweist, so, ey, ich habe eigentlich gar keinen Bock hier zu sein. Das geht mir gerade mega auf die Eier. Warum bin ich jetzt hier und muss diese verkackten, reichen Drogenschnösel-Kiddies irgendwie betreuen? Ja. Da habe ich auch gar keine Lust drauf. Also wie natürlich dann Max Payne in diese Situation gekommen wird innerhalb des Spieles dann aufgelöst. Was Rockstar strukturell gemacht hat, ist eben nicht nur eben das typische, jetzt ist alles in einem Flashback, sondern sie spielen sehr viel mit den Timelines herum. Ne? Du siehst mal, der eine Level ist eine Szene im Hier und Jetzt, aber dann schließt es an mit einer Szene von vor 4 Jahren, die dann storymäßig einige Sachen erklärt, die später dann aufgegriffen werden, was eine extreme Variation für mich dann in den Storyablauf und ins Gameplay dort reingebracht hat, wie die Narrative aufgebaut ist. Und für mich kam es ein bisschen so als Fan jetzt der alten TV-Serie vor, wie so ein bisschen modernes Miami Vice, fast ja, schon, okay. Ne, wo du durch einen sehr, sehr stilisierten Look and Feel oder sowas dort hast, wo Rockstar auch sehr extrem mit vielen Videoeffekten rumgespielt hat. In den Cutscenes hast du eben ich zwischendurch. Mochte das aber. Es ist echt schön gewesen. Es wurde ein bisschen viel gegen Ende hin, weil es einfach so extrem überstrapaziert wird, aber es hat wirklich wie die Faust aufs Auge in dem Spiel dann gepasst, dass du echt viele Schnitte, Blenden und zwischendurch drin ist. Ich glaube, im DE-Beitrag. Ja. Genau, im Simons TV-Beitrag hat er ja auch nochmal so ein bisschen drauf mit dem Finger drauf gezeigt, wie das extrem dort abgelaufen ist. Aber es hat echt gut dann transportiert, wie Rockstar diese Geschichte erzählen will, mit dem übertriebenen Effekt, mit den Wörtern, die dann nochmal rausgehoben werden und auf dem Schirm drauf erscheinen. Das war mir nicht konsequent genug übrigens mit den Worten. Also das hattest ja? du. Ja, das fand ich, das hätten sie konsequenter durchziehen müssen. Weil du manchmal auch eine Stunde gar nichts hattest und dann kam es wieder 2-3 Mal und dann kam wieder 2 Stunden nichts und das war mir nicht konsequent genug. Ich habe es als Stilmittel akzeptiert, also es ist ja nicht so, dass nur dann wichtige Worte, die dann später für die Story oder sowas dann einen Effekt haben, dann hervorgehoben werden, sondern einfach mal, damit du ein bisschen was im Gedächtnis behältst. Was ich von anderen Leuten gehört habe, sehr, sehr viel Dialog ist im Spiel dort natürlich auch auf Portugiesisch. Ne, weil du da in Brasilien oder hier primär dort unterwegs bist dass da sehr, sehr viel Aufwand in diese Dialoge reingepackt wurde. Du auch teilweise Leute haben sich da hingesetzt und 6-7 Minuten einfach den Dialogen zugehört, die natürlich dir als nicht-portugiesischsprachigen dann nicht allzu viel Sinn ergeben. Die werden auch nicht übersetzt in den Untertiteln. Ja. Aber trotzdem sehr, sehr viele und sehr viele lustige Sachen und interessante Sachen dort ablaufen. Der Aufwand, der dort reingeflossen ist, den kann ich einfach, den erkenne ich Rockstar dann eben dort an. Und den Aufwand, den sie reingepackt haben, wusste ich am Spiel primär auch sehr, sehr zu schätzen. Ich habe es tatsächlich an einem Wochenende durchgeholzt. Also mir liegt nicht besonders viel am Multiplayer. Der ist ja da auch vorhanden. Ne? Der ist sogar sehr gut. Ja. Das ist eine private Sache. Ich sag nichts gegen den Multiplayer oder die Leute, die dann Bock drauf haben. Aber ich hatte nicht unbedingt dann Lust, an den zu spielen. Habe mich an einem Wochenende hingesetzt und dann tatsächlich das Spiel dann durchgeholzt. Gegen Ende gab es dann eben ein bisschen Ermüdungserscheinung, weil du eben so extrem mit allem zugeballert wurdest. Aber auch erst gegen Ende. Also das muss man auch lassen. Oder du hast manchmal bestimmte Stellen, wo du sagst, okay, jetzt die 5 Minuten waren nicht ganz so geil. Vielleicht sehen auch nur wir das so, weil wir halt sehr, sehr wir haben natürlich immer diesen Level. Ne? Wir müssen eigentlich arbeitstechnisch schon uns immer damit befassen. Und wenn ich als Privatmensch das Spiel, obwohl ich habe es als Privatmensch gespielt, aber trotzdem üblichen Rhythmus. Ja, du kannst ja nicht ganz ausschalten, immer deine Arbeit zu sehen. Genau, durch die Kapitelstruktur kannst du auch theoretisch, ich spiele ein, zwei Tage so ein Kapitel von Max Payne und dann entfaltet sich das, glaube ich, auch ein bisschen angenehmer, als wenn du dann dich im typischen Gamer-Rausch dann hinsetzt und wirklich zwei Tage dich hinsetzt und dann dein 10-Stunden-Spiel dann durchrauscht. Das hat auch die gute Länge. Aber also wie gesagt, selbst wenn es sich zieht, dann auch erst zum Ende hin, natürlich, wo ich jetzt andere Spiele gespielt habe, ähnliche AAA-Titel, die mich nach 15, 20 Minuten schon so gelangweilt haben oder wo ich das Gefühl hatte, dass sich das jetzt schon zieht nach 20 Minuten. Deswegen, also Max Payne 3 für mich eines der Top-Spiele in diesem Jahr. Also auf jeden Fall immer in der Top 5. Ja, da werden wir Ende des Jahres, wenn wir uns dann zusammensetzen, glaube ich, mal gucken, ob es dann immer noch drin ist. Oder ob Walking Dead 1 bis 5 dann auf Platz 1 bis 5. Vielleicht gibt es tatsächlich so viele Spiele, die es dann rausdrängen. Ja, mich muss tatsächlich, vor allem, weil ich eigentlich ja nicht so der Shooter-Spieler mittlerweile bin, so ein Spiel auch wirklich dann richtig packen und auch, dass ich Bock drauf habe, es weiterzuspielen. Was ich ein bisschen schade fand, zum Beispiel, ich finde die Yakuza-Teile sehr, sehr toll von Sega, habe die auch sehr gerne gespielt, von den gleichen Entwicklern zum Beispiel Binary Domain. Und ich hätte eigentlich gedacht, okay, das wäre vielleicht ein Spiel, was mich richtig anmachen würde, weil die gleichen Leute dahinter sitzen und diese Sensibilität und teilweise das Verrückte, aber auch doch Emotionale dann dazu passt. Ich kann das Spiel irgendwie nicht länger als 15 Minuten spielen, weil einfach mich macht es einfach nicht an. Ne? Und es liegt, ich kann es nicht direkt den Finger dann draufpacken, ob es an dem Spielsystem, wie es mit der Story verbaut ist und so weiter dort sind. Irgendwas lässt mich einfach die Konsole nach 15 Minuten ausschalten. Das ist bei Max Payne 3 eben nicht passiert. Mhm. Ne? Und ich habe echt mit Freude dran gesessen und habe auch dann wirklich Max Payne auf seinem Weg, der hat ja auch dort Charakterentwicklung innerhalb des Spieles dort gehabt, die Entführungsgeschichte in den Favelas, die natürlich dann wesentlich größer ist und sich dann auch privat auf Max widerspiegelt, auch mit Interesse verfolgt. Wir würden ja nicht allzu viel vorwegnehmen, weil es ja auch in den Trailern dort gewesen ist, aber natürlich dadurch, dass du durch den Zeitlinien so viel herumgespielt hast, du hast natürlich nicht nur den glatzen Max Payne, obwohl am Anfang fängt er ja als normaler Max Payne einigermaßen so an, aber das ist ja eine Sache, die dann, da fällt der Salat um. Aber vor allem auch ohne Grund. Also mein Salat stand, ich hab mir Salat geholt, der stand jetzt hier einfach auf dem Tisch und ist runtergefallen. Vielleicht hast du den auch einfach so weggeschoben und auf irgendein deutsches Sprichwort anzuspielen, was mir nicht geläufig ist. Da fällt der Salat vom Tisch. Da ist der Salat gefallen und Max Payne hatte wieder Haare. Nee, aber da kommst du ja später, kommst du zu, später spielst du quasi auch den alten den klassischen Max Payne. Es gibt ein paar Level, die echt Classic Max Payne dann eben sind. Ja. Im Film Noir-Stil, in New York, im Verschneiten, auf dunklen Häuserdächern. Auf Friedhöfen. Also alles die Sachen, die du im Vorfeld, wenn du geschrien hast, vermisst hättest, du bekommst sie im Spiel, aber eben nur in der Dosis, sodass sie nicht wieder als langweilig und ausgelutscht dann wirken können, sondern wo du sagst, ey, cool, dass es auch nochmal mit drin ist. Genau. Also es ist halt eine nette Selbstreferenz quasi innerhalb des Spiels. Ja, eigentlich auch schon fast alles gesagt. Was auch sehr, sehr geil war, war der Ladebildschirm. Ich fand ihn super, der Startbildschirm, weil er sich immer dem angepasst hat, was du gerade gespielt hast. Ähnlich halt auch die Zusammenfassung davor und auch die Ladezeiten. Also, dass du im Prinzip keine Ladezeiten hattest. Wirklich so, großartig. Ja, das war halt immer ein fließender Übergang zwischen Sequenz und Spiel. Genau, mir ist das einzige Mal tatsächlich aufgefallen, also ich glaube, wenn du das jetzt zum zweiten Mal spielen würdest und tatsächlich die Cutscenes überspringen willst, das funktioniert eben nicht, weil das Spiel im Hintergrund deswegen lädt. Und ich hatte das, ich glaube, im vierten oder fünften Level, wo es so eine lange Cutscene in einer Bar in New York gibt, die geht teilweise so 3-4 Minuten oder so. Und ich hatte das Spiel gespielt und ausgemacht und irgendwie hatte es nicht am Checkpoint gespeichert, warum auch immer. Und ich musste beim zweiten Mal am Tag darauf dann wieder diese Cutscene, ich wollte die wegdrücken, aber please wait loading, dann musste ich die Cutscene aber trotzdem komplett schauen, weil er währenddessen dann geladen hat. Also das Spiel ist so ausgelegt, dass du tatsächlich auch die langen Cutscenes mitnehmen musst, damit es dann vernünftig lädt. Beim ersten Durchspielen fällt es nicht auf, beim zweiten hat es mich wahnsinnig gemacht, ne? Weil ich diese Cutscene einfach, ich kenne die schon. Nein. Clever für das erste Durchspielen, für Speedrunner nicht unbedingt so geeignet. Ja. Was damit passiert. Ja, aber das war eigentlich auch schon fast alles, was man zu Max Payne 3 jetzt groß sagen kann. Also ich fand halt den Endkampf, fand ich auch sehr ernüchternd. Mhm. Hat mir nicht gefallen, das hätte ich mir irgendwie ganz anders gewünscht. Ja. Mehr Dramatik. habe ich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt nicht, falsch im Kopf habe oder nicht, so oft hörst du das klassische Max Payne-Theme ja nicht mehr im dritten Teil. No? Also es, du hast natürlich im ersten und zweiten das Titeltheme von Max Payne ist so eins der ikonischen Musikstücke, was es auf dem PC je gegeben hat. Das hat natürlich jetzt nicht mehr so den Mittelpunkt dadurch, weil es auch stilmäßig nicht so sehr dazu passt. Ist es überhaupt mal im dritten Teil gelaufen? Ich kann mich nicht so recht entsinnen, dass ich es mal gehört habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte meine Aussage verweigern. Wahrscheinlich gibt es dann jetzt 1000 Leute schicken dann zu. Hier ist genau die Stelle, wo es mal dort gelaufen ist. Ey, wisst ihr das nicht? Minute 17:31 bis 17:48. Ja. Eine kleine Hommage. Das ist nur 4 Töne höher gespielt. Ja, es ist so wie bei, sagen wir mal, Terminator Salvation oder sowas, wo das richtige Terminator-Theme ist, eben kurz vor Ende mal nebenbei dann abgespeist wird. Das war einer der Punkte bei Resident Evil 6. Ich habe Resident Evil 6 gestartet. Mhm. Und das Geilste ist, wenn du Resident Evil startest, dann kommt dieses Resident Evil. Es gab das, ja? Warte. Und dann startest du das Spiel, dann steht einfach nur Resident Evil. Und dann denkst du so, habt ihr es vergessen? Macht keinen Scheiß, dann habt ihr es vergessen. Das ist das Wichtigste auf der ganzen weiten Welt. So. Und dann spielst du halt die ersten 15 Minuten, glaube ich. Und dann beginnt quasi das eigentliche Menü. Und da kommt halt dieses Resident Evil, Resident Evil 6. Und da denke ich dir so, Gänsehaut, geil. Da habe ich mega Bock drauf. Aber das ist auch so ein Punkt. Also Musik macht halt sehr, sehr viel aus. Auch in der Serie hat Musik immer schon sehr, sehr viel ausgemacht bei Max Payne. Ist aber in 3 nicht schlechter als in 2 und 1. Also jeder, der mir sagt, es ist schlechter, nein, stimmt nicht. Also 3, Rockstar auch wieder, legen extrem viel Wert auf Musik. So, GTA ist bekannt für die Musik. So, es gibt ich würde es jetzt nicht auch als, also es war nicht mein Punkt, die jetzt als schlechter zu bezeichnen. Ja. Nee, gar nicht. Also ich wollte es jetzt nur noch erwähnt haben. Mhm. Also bevor jemand das sagen würde, sage ich nein. Mir fällt der Name jetzt natürlich auch nicht ein, aber so beim Endkampf soll irgendwie so ein lizenziertes Stück dann dort spielen, was viele Leute dann auch wieder hervorgehoben haben. Health irgendwas, ich weiß es nicht. Also irgendwie so ein bekanntes Stück, was speziell für den Endkampf lizenziert wurde, wo Rockstar sich auch wieder was dabei gedacht hat. Insgesamt echt ein schönes Spiel und ich habe es gerne eben auch auf der Konsole gespielt. Ich habe jetzt nicht den PC dort vermisst. Es gibt es mittlerweile auch für den PC, ne? Ja, ich hab's bei Steam danach auch noch gespielt. Aber also dadurch, dass ich es auf Konsole gespielt habe, habe ich es auf dem PC auch gar nicht durchgespielt. Ja, es ist eben, auf Konsole ist es nicht zu ruckelig oder irgendwie sowas. Es funktioniert eigentlich ganz gut. Die Grafik ist eben Rockstar mittlerweile eh über jeden Zweifel fast schon erhaben, dafür, dass sie eben dann so aufwendige Sachen machen. Da geht einfach wirklich Schmitzkatze ab bei dem Spiel und alles macht alles gut. Speziell die Favela-Levels haben es mir, glaube ich, sehr angetan, weil einfach so ein unglaublicher Detailgrad dort, wenn du auf den Häuserdächern und dort mit unterwegs bist. Mit der Sonneneinstrahlung und generell, ey, du hast einfach das Gefühl, okay, hier, ich sag's immer wieder, aber hier will ich nicht sein. Also nicht nur in diesem Podcast nicht, sondern hier auch müsstest du eh nie sein. In den Favelas, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Und jetzt muss ich hier. Ja, man fiebert mit Max, also man fühlt mit Max mit. Ja, man fühlt mit Max mit. Und jetzt muss er sich auch noch dort, was weiß ich, bewusst in Gefahr begeben, damit er dort sein Ziel dort erreicht, wo er sagt: Oh shit, hier habe ich eigentlich echt keinen Bock, dann da zu sein. Ne? Genau. Das wird alles wieder, nicht gut ausgehen. Dieser riesige Haufen Kot, der da ist, ja, der ist einfach so ein Männchen, das immer noch weiter Kot draufschüppt und Max rennt gegen an, versucht und rutscht immer wieder aus, kriegt da eins ins Gesicht, da nochmal eins in die Fresse. Kennst du U-Turn, den Film? Ja, das ist ja auch so, du weißt, der Typ kriegt immer in die Fresse, er trifft einfach immer die falschen Leute und so ist es halt dort auch, so, er ist in der Bar, denkt sich nichts Böses und ist auf einmal in der Schießerei und ja, Max Payne, wie gesagt, der dritte ist, das ist mein Lieblingsteil. Ja. Ja? Ich glaube schon. Also rein emotional würde ich tatsächlich dann noch auf den ersten... Der erste hat einfach emotional am meisten dann dort hinterlassen, aber der dritte ist ein gutes Spiel und hat echt viel Fun gemacht. Gehen wir aber von einem Spiel, was mitten in der Sonne in Brasilien gespielt hat, zu einem richtigen Remedy-Spiel dann dort ausgesehen. Du hast es vorhin kurz ausgeführt. Nach Max Payne 2 hat sich Remedy in einem anderen Projekt verschrieben, damals noch Bright Falls, eben, glaube ich, genannt, ne, oder? Nee, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich Bright Falls hieß, aber Bright Falls ist eine Web-Serie. Ja. Ich glaube, von 6 Teilen, die dann quasi zum Release als Marketing, als PR, zum Beispiel auf Xbox Live veröffentlicht wurde. Und genau, wir reden über den Psychological Action Thriller Alan Wake. Die Genrebezeichnung Psychological Action Thriller. Mal sehen, ob ich das noch ausgraben kann. Das war so ziemlich einer der ersten TV-Beiträge, als ich zu meiner Zeit hier bei Game One dann angefangen hatte, der hier gelaufen ist. Die Spiele, auf die wir uns 2007 am meisten freuen. Und da hast du sowas wie Bioshock, glaube ich, dabei und natürlich auch Alan Wake. Ja. Ne? Und letzten Endes kam der Alan Wake Test, glaube ich, in der Sendung dann, wann war es, Ende 2010? Mai 2010. Und als wir 2007 über Alan Wake gesprochen haben, war es ja schon eine Zeit lang in Entwicklung. Alan Wake sollte ein bisschen so die Antwort auf, oder die westliche Antwort auf den ganzen Survival-Horror-Boom, der mittlerweile ja in Japan schon am Abflauen gewesen ist. Du hattest die letzten Resident Evil-Teile schon bekommen, Silent Hill war auch schon überm Berg zu der Zeit und da wollten die Leute bei Remedy einmal sagen, okay, wir haben Alan Wake, wir machen daraus es sollte Open World, glaube ich, zum Beginn sein. Genau, also das war einer der Punkte. Das Konzept von Alan Wake wurde ja oftmals einfach in vielen Punkten über Bord geworfen. Ja. Hier wurde was geändert und machen da wurde noch was mal geändert. Neu. Und mein Kumpel, der damals auch mit mir bei PC Action gearbeitet hat, jetzt erinnere ich mich, das war mein erster Tag dort und er kam gerade aus Finnland zurück. Mhm. Und was für eine Scheiße hier. Und dann meinte er so, Alter, was ich da gespielt habe, das war so unfassbar. Das war so unfassbar krass. Und Alan Wake gespielt. Einfach so exklusiv. Ich glaube, das war tatsächlich auch weltexklusiv damals noch. Mhm. Und war irgendwie 15 Seiten im Heft. Also es war halt einfach ein großes Thema damals. Und war aber noch komplett anders angedacht, als es dann letztendlich erschienen ist. Also hast du ja oft, dass Spiele anders angedacht werden. Und es sollte auch mehr Open-World-Elemente geben. Die gibt es ja jetzt im Prinzip nicht mehr so. Meinst du, das ist vielleicht auch ein Effekt gewesen, dass von der Marke wie Max Payne würde man sich trotz Film und dass die über Jahre eingeschlafen ist, eigentlich nicht trennen wollen, dass da Remedy noch ein bisschen mehr Finanzen gebraucht hat, weil ich glaube, Alan Wake hat wahrscheinlich doch trotz der Finanzspritze später durch Microsoft einiges an Geld dann geschluckt, ne? Wenn ein Spiel so extrem lange in Entwicklung ist. Also ich glaube schon, dass sie... Das glaube ich eigentlich nicht, dass es aus wirklich finanzieller Not, weil sie Alan Wake sonst nicht fertig bekommen hätten oder sowas, wirklich geschehen ist. Weil ich glaube, dass man mit Max Payne 1 und 2 damals genug Geld gemacht hat und auch jetzt durch Downloads auf Steam immer noch Geld machen würde. Ich glaube, das war einfach nur eine Entscheidung, wollen wir einen dritten Max Payne machen oder vertrauen wir den Leuten von Rockstar, dass sie das auch können. Und da hieß es dann ja auch damals, zum Release hatte Remedy Rockstar ja noch unterstützt von Max Payne 3. Also sie haben halt gesagt, das, was Rockstar daraus kreiert hat, hätten wir wahrscheinlich nie besser hinbekommen. Mhm. Es ist eine etwas andere Art, aber wir sind extrem stolz, was sie mit der Serie gemacht haben. Und sie haben auch zeitgleich gesagt, das, was viele Gamer gesagt haben, ey, Rockstar macht jetzt gerade, was weiß ich, keine Scheißspiele. So, haben sie das schon mal gemacht? Nein. Deswegen, wenn wir unsere Marke jemandem geben, dann Rockstar. Und ich glaube, dass das auch, dass sie jetzt nicht einem kleinen französischen Entwicklerstudio zwingend die Lizenz verkauft hätten. Also gut, ob es jetzt tatsächlich finanziell irgendwie mal im Argen oder so gelegen hat. Es hat auf jeden Fall, wie du gesagt hast, von dem Spiel, was damals als Alan Wake bekannt war, was anscheinend wohl auch wirklich schon spielbar gewesen ist, ist nicht mehr so extrem viel übrig geblieben. Du merkst, in den letzten Level von Alan Wake oder in den letzten Spielabschnitten merkst du ein bisschen diese Open World Nachwehen ein bisschen so an, weil wo es noch alles ein bisschen offener ist. Oder genau, da gibt's so bestimmte Stellen, wo du einfach mal durch die Gegend dann dort fahren kannst und mit dem Auto dann auch wirklich sehr expansiv dann dort unterwegs bist und nicht eben im typischen Survival-Horror-Action-Schlauch dann ein bisschen, der natürlich auch bei Alan Wake mittlerweile dann so vorhanden ist, dass du deine Route dann dort hast, die du dann abläufst, wo sich das Gebiet öffnet und du noch herumfahren kannst. Das sind wahrscheinlich so die Nachwehen noch gewesen, aber letzten Endes ist eben ein komplett anderes Spiel draus geworden. Es gab auch innerhalb der ersten Jahre schon eine Handvoll Trailer, die schon so die Stimmung dann hätten dann zeigen müssen. Ich glaube, sehr prävalent gewesen der Leuchtturm, an dem Max dann dort gewesen ist. Und es sollte auch so sein, dass du, ich weiß nicht, innerhalb dadurch, dass es Open World ist, innerhalb des Tages und innerhalb in der Nacht große Unterschiede geben. Wenn die Nacht dann kommt, dann kommen die Monster irgendwie so raus. Bisschen, wie so ein wie gesagt, Legend of Zelda, wo die aus den Gräbern dann steigen. Ja, oder ein bisschen halt wie bei Silent Hill, dass es halt quasi eine gute und eine böse Welt gibt im Prinzip. Und wurde wie gesagt alles auch ein bisschen überworfen. Man kann nicht genau sagen, das ist jetzt quasi geblieben. Das wurde von Microsoft quasi gefordert, dass sie das mit Features fördern, was weiß ich. Wichtig war, eigentlich sollte es für den PC kommen, exklusiv, dann kam es angeblich für PC und Xbox, dann kam es nur noch für Xbox, da war ein sehr, sehr großer Shitstorm da, weil eben PC-Leute sich seit Jahren auf das Ding gefreut haben, einfach Bock drauf haben, die haben es auch irgendwo dann mit groß gemacht, die PC-Fans, weil sie immer wieder versucht haben, den Hype zu generieren. Oder so fast die Halo-Nummer tatsächlich gewesen damals, ne? Wo also der Shitstorm, an den kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, wo Halo auf einmal dann Xbox 1 exklusiv gewesen ist. Was? Genau. Fickt euch alle! Ja. Du hast sehr, sehr oft fickt euch gesagt in diesem Podcast bisher. Ich glaube, viermal, ich habe mitgezählt. Es ist der Max Paincast, da musst du ein bisschen fluchen zwischendurch. Ach so, okay. Vermaledeit. Vermaledeit nochmal. Ja, Kruzifix. Und 2 Jahre später kam es dann ja erst für Windows wirklich raus. Bei der Windows-Version war es übrigens ganz lustig, innerhalb von 48 Stunden, also die PC-Version, der Port, wurde in 5 Monaten entwickelt, also wurde portiert in 5 Monaten und nach 48 Stunden waren die Kosten, die Marketing und der Port gekostet haben, schon wieder rausgeholt aus dem Spiel. War also ein kommerzieller Flop. Nee, ein kommerzieller Erfolg natürlich. Und auf dem PC ist es eines der schönsten Spiele, die man spielen kann. Mittlerweile, also wenn man wirklich alle Details hochschrauben kann und keine zusätzlichen Mods benutzt, so wie eine Realismus-Mod bei GTA, das ist sehr, sehr schön halt. Und für die Alan Wake nicht kennen, weil das haben wir noch gar nicht wirklich gesagt, das ist eigentlich ein Third-Person-Spiel. Man steuert Alan Wake. Genau. A.Wake, ja, zwinker, zwinker. Genau, der nicht schlafen kann. Und deshalb halt auch unter Träumereien leidet und unter Albträumen, wenn er denn mal kurz einnickt oder sowas. Und seine Frau machen einen Urlaub in Bright Falls, glaube ich, heißt es. Alan Wake als bekannter, ist er Horrorbuch oder Krimi-Autor? Ich glaube, das ist ist wahrscheinlich so Horrorgeschichten-Autor oder sowas gewesen. Also auf jeden Fall ein Stephen King. Er ist der Stephen King, die J.K. Rowling des, des Grusels. Der Walter und, Mörs. Und kommt eben in diese Kleinstadt, weil er seit langer Zeit an Schreibblockade dann dort leitet. Man will dort aber nur Urlaub machen, das muss man dazu sagen. Und seine Frau stellt ihm dann quasi eine Schreibmaschine hin. Genau, und er ist sehr, sehr verärgert drüber. Er ist sehr verärgert, verlässt das Haus, hört Schreie. Und die Scheiße beginnt. Plötzlich wacht er auf und ich will auch nicht zu viel verraten, weil das ist wirklich ein Spiel, das eigentlich jeder spielen sollte. Wacht auf und unterhält sich mit einer Polizistin und hört dann, okay, ey, dieses Haus, wo du angeblich drin warst, Kollege, das existiert seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren gibt es das nicht mehr. So, da gab es ein Erdbeben, das ist alles, existiert nicht mehr. Was ist passiert? Und dann im Laufe des Spiels muss man quasi gegen die Taken kämpfen. Taken sind Schattenwesen im Prinzip. Also es gibt wohl eine dunkle Macht in Alan Wake, die Leute übernimmt. Und diese dunkle Macht kann man halt bezwingen mit Licht. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man Batterien einsammelt für seine kleine Taschenlampe für seine große Taschenlampe. Die Batterien sind von Energizer. Ja, ist ein guter Werbedeal noch am Start. Und dann muss man sie quasi erschießen, nachdem man sie geblendet hat. Sehr ungewöhnliches Gameplay-Element eben für so einen, wo du denken würdest, das ist ein Third-Person-Horror-Spiel mit Ballereinlagen. Genau. Eben die Sache, irgendein anderes Spiel hat es mich auch erinnert, wo du die Gegner vorher anleuchten musst, damit du sie wegballerst. Also vielleicht fällt es mir danach ein, so dieses Element hat es schon mal irgendwo gegeben, aber nicht in der Konsequenz wie bei Alan Wake, weil ansonsten kannst du einfach wirklich nicht vorne wegkommen. Licht ist immer so dein sicherer Hafen, ne? Zwischendurch freust du dich immer, oh, endlich ist da mal eine Lampe, wo ich mich drunter stellen kann. Das ist so geil, wenn du durch diesen scheiß Wald läufst, und der Wald sieht da sehr, sehr gut aus, muss man auch sagen. Du läufst durch diesen scheiß Wald und denkst dir, okay, hinter jeder dieser verdammten Ecken mit. Es kommen stellenweise zu viele Gegner, so dass ja. halt kein Horror mehr da ist, sondern einfach nur noch Nerv. Hattest du wirklich so Horror dann dort gespürt, weil Ein bis zwei Sequenzen gab es, wo ich mir echt dachte, also es war zu Beginn des Spiels, weil ich nicht wusste, wohin mich das Ganze führt, weil ich dachte halt so, okay, vielleicht ist es so ein bisschen wie bei Resident Evil 1 oder dem besseren Nachfolger des Ganzen, dass sehr, sehr viele Schockeffekte wirklich dabei sind. Dass du nicht weißt, okay, drehst du dich um, kommt irgendwas. Und da war es ja so, dass es irgendwann wusstest du, okay, an dieser Stelle werden jetzt ungefähr 3-4 Gegner kommen, ich muss mich darauf vorbereiten. Ja, und das gleiche wie beim ersten Dead Space, wenn du einmal die Mechanik ein bisschen dahinter erkannt hast, wie das funktioniert. Es gab keine wirklichen Überraschungsmomente. Ja, das stimmt. Aber trotzdem sehr, sehr stimmungsvoll eben dann alles dort eingefangen. Ich habe mich an keiner Stelle. Was die Atmosphäre angeht, fantastisch. Also auch, wo du dir ab und zu denkst, ey, mein, das ist ein totaler Mindfuck gerade. Das wirft gerade meine Welt ein bisschen so auf den Kopf, wenn du plötzlich einen neuen Charakter kennenlernst, der das und das macht. Gibt's ja auch noch Download-Content? Also Alan Wake war ja von Beginn an eigentlich so gedacht, dass es es ist relativ schwierig, über Alan Wake zu reden, ohne Leuten, die es noch nicht gespielt haben, komplett alles zu versauen. Alan Wake ist in Episoden aufgeteilt, ähnlich wie eine Fernsehserie, ähnlich wie zum Beispiel Alone in the Dark. Twin Peaks, klar, als TV-Serie, aber Alone in the Dark hat das Konzept ja auch probiert, dass die so einzelne Kapitel als TV-Serie aufgemacht haben und mich hat es ein bisschen gewundert beim Spielen, ob die das vielleicht mal tatsächlich als so DLC-Game angedacht hätten, ne? Weil das passt ja perfekt so zusammen, dass du eine dieser Episoden dann spielst und dann hast du den Abspann, den Vorspann, die Vorschau und alles, die zwischendurch dann kommt, ein Stilelement, was mit dazu kommt, was einfach die Narrative so weitertreibt und weitertreibt, als ob du so eine Horror-TV-Serie hättest und auch innerhalb dieser kleinen Sachen dann abgeschlossene Kapitel, abgeschlossene kleine Geschichten mit dazu dann erzählt. Ne? Ob es jetzt in einer gewissen Behausung, nennen wir es mal so, ne? Wo du mit anderen Leuten dann dort zugegen wirst, was dann ein Kapitel ist und die Geschichte dann weitertreibt. Oder ob es jetzt der Punkt ist, du musst von einer Punkt A zu Punkt B kommen und was dazwischendurch passiert. Alles so kleine Geschichten, die die Mythologie weitertreiben, aber auch in sich geschlossen Sinn ergeben. Und parallel eben weiter das Mysterium um was ist jetzt hier eigentlich los? Ist mit Alan Wake alles selber in Ordnung? Weil das weißt du ja auch nicht, obwohl du der Protagonist bist. Ja. Und du hinterfragst dich ja auch selbst innerhalb der Story als Protagonist, ey, passiert das jetzt hier alles wirklich? Oder was ist jetzt hier eigentlich los? Oder kann ich? Du hast auch natürlich viele Figuren, die da mehrfach auftauchen, dein Agent, als sozusagen ein bisschen Comic Relief und Sidekick. Ja, der dann, aber auch gut eingesetzt. Gut eingesetzt. Es hätte nerven können nach einiger Zeit tatsächlich, weil wenn du gleich siehst, okay, das ist jetzt die bewusste Rolle, die gewählt wurde, um einmal nochmal zu holen. Genau, einfach nochmal, um das ein bisschen zwischendurch aufzulockern, ne, damit du nicht eben immer nur diesen ganzen stimmungsmäßigen Einheitsbrei dort hast oder dass der Kontrast auch gut wirkt. Sein Sidekick oder sein Agent, der immer dann an gewissen Stellen dann mit dabei ist und auch als Anker so fungiert ein bisschen, um den Charakter nämlich komplett in irgendwelche Sphären dann abgleiten zu lassen, wo du denkst, oh, jetzt ist er nur in der Traumwelt oder was auch immer dort passiert, hat gut funktioniert. Ne? Und da, auf was wir zu Rockstar und dann Max Payne 3 gesagt haben, Narrative und alles, das ist bei Alan Wake auch sehr gut gelungen gewesen. Ich glaube, Sam Lake hat ja wieder dann geschrieben jetzt, oder? Ja, ich glaube schon. No? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und da sind natürlich auch viele kleine Zitate, Referenzen für Alan Wake, A.Wake, Awake, sein Name, der dann natürlich auch viel dann mit den Grundthemen dann mit verbunden hat, was alles mit verwoben ist, wo die Story letzten Endes hingeht, wie das umgesetzt wurde, was Übernatürliches mit dem Licht und allem drum und dran dann passiert. Mich hat es echt schön reingezogen in das Spiel. Ich habe es erst Jahre später gespielt tatsächlich und nicht zum Release damals. Das war eines der Sachen, wo ich bin kein besonders großer Xbox-Spieler. Ich weiß nicht warum, es ist einfach auch eine persönliche Präferenz, dass ich auf der PS3 mal spiele und ich habe eine Handvoll Exklusivsachen, die ich dann auf der Xbox spiele. Da war Alan Wake dann die ganze Zeit da und ich habe Anfang dieses Jahres einmal ausgepackt und dann auch an einem Wochenende. Aber es ist eine Perle. Also es ist echt ein sehr, sehr gutes Stück. Also das Lustige ist ja, dass nicht nur diese Taken, beziehungsweise das sind auch Taken, aber du hast halt nicht nur diese menschlichen Formen von Gegnern. Sehr, sehr großer Part des Ganzen ist auch diese Poltergeist-Sequenzen quasi. Also dass irgendwelche Dinge quasi vor dir schweben. Und du die mit Lichtern wegleuchten musst. Genau, du musst sie dann erstmal beleuchten, dass sie dann keine Gefahr mehr für dich darstellen. Und du hast halt hinter allem oder unter allem oder über allem, eher gesagt, schwebt halt immer dieser, jetzt gerade könnte diese schwarze Macht also so wird es halt dargestellt, wieder zugreifen oder zuschlagen und im Prinzip bist du in keinem Raum sicher. Was auch sehr, sehr geil ist, sind diese, es gibt eine Fernsehserie, auch Bright Falls in dem Spiel selbst, was von, ich glaube, vom Charakter Alan Wake sozusagen mitgeschrieben wurde. Genau, und da gibt es dann immer wieder. Da basiert die TV-Serie dann drauf. Genau, und da gibt es dann immer verschiedene, verschiedene Ausschnitte auf Fernsehern zu sehen. Als Beispiel gibt es irgendwie eine Sequenz, wo eine Pistole oder ein Helm vorgestellt werden soll oder irgendwie eine Schutzweste, die vor Leben schützt, vor Kugeln schützt, wenn sie mit Strom betrieben wird. Und dann stolpert jemand über den Strom und du siehst halt, dass diese Person erschossen wird und so weiter und so fort. Das sind halt immer so ganz kleine, kurze Es sind so Mini-Episoden von so Twilight Zone, was natürlich auch sehr stark, wenn du dich dort bei den Fernsehen, die aufgebaut sind, eben klassisches Stilmittel, was du bei Max Payne auch hattest, wo dann teilweise ellenlange Sendungen dann dort gelaufen sind, hast du ja auch mittlerweile mit so einem... Darkness, wo da komplette Filme teilweise drin sind in den Sachen, was natürlich von Max Payne angefangen wurde, dass so ein Element drin ist. Diese 5-6 Minuten kleinen Episoden, wenn du sie angucken willst, ich habe sie mir tatsächlich jeden angeguckt, wenn dann einige... Ich habe auch immer einen guten Winkel gesucht, um es zu sehen. Ja, genau, stellt sich hin, wie kannst du den Fernseher so eindrehen, damit er dann einigermaßen was zu sehen hast. Und da gab es doch auch, wie hieß nochmal diese Zeichentrickserie, die da drin lief? Oh, wie hieß sie nochmal? Die war ganz geil eigentlich. Die war total sinnlos. Irgendwas mit Baseball, Junge. Ja, es stimmt. Baseball, ich weiß es auch nicht mehr, aber auf jeden Fall auch sehr gut. Auch eine Sache, die eigentlich Rockstar eigentlich mittlerweile macht, ne? Wenn du GTA 4 oder sowas und die extensiven TV-Sender dort nimmst, was als Erweiterung der Radiosender gekommen ist. Ein sehr, sehr schönes Meta-Element dort eingebaut, zusätzlich zu der, das gab es eben in der einen Szene, diese Talkshow eben, die du dann, wo du dann den richtigen Sam Lake siehst, der in der richtigen real gedrehten Talkshow ist, was das auch so ein super surreales Element einfach wirkt, wo du reale Menschen in dieser Videogame-Umgebung dann aber dort siehst. Ne? Du hast deinen Videogame-Fernseher und deine Videogame-Figur und die Umgebung, aber du siehst reale Menschen auf diesem Fernseher drauf. Weil es ist eigentlich so, okay, cool. Dass das passiert, ist cool. So, die Stimmung übrigens jetzt wieder mal, mal ranhalten. Es ist Regen, es ist nicht Popcorn. Machen die Jungs Popcorn da? Was soll das? Wo wir eigentlich stehen geblieben sind, war eben diese Aufteilung in Episoden. Mhm. Und da muss man sagen, dass Alan Wake ja im Prinzip immer noch als Episode oder als eine Episode gesehen werden kann, wenn du das mit dem Download-Content. Es gibt zwei Download-Contents, das eine ist Writer und das andere ist The Signal, die auch beide auf Alan Wake aufbauen. Und dann gibt es noch das Arcade-Game, das American Nightmare. Mhm. Gibt es auch als Standalone, ich habe es mir als Standalone bei Steam gekauft tatsächlich, also auch wenn ich dann... genau, also es ist ein Standalone-Arcade-Game, also du brauchst du brauchst nicht dann Alan Wake das erste haben, im Gegensatz zu The Writer und The Signal. Genau, das eine sind Add-ons und das andere ist ein Arcade-Game. The Signal war bei mir beigelegt als Download-Code, ich weiß nicht, ob das bei allen Versionen dann gewesen ist, die auf der Xbox gewesen sind. Ich bin mir auch nicht sicher, ich habe meine Version, ich habe sie gekauft bei GameStop, ich weiß nicht, ob da der Code nur weg war, also ob er schon gebraucht war. Oder ob der Code einfach nicht dabei war, das kann ich nicht sagen. Sache ist, ohne zu verraten, wie die Story von Alan Wake und sowas dort ausgeht, die bringt dich zu dem Punkt, wo du eigentlich wissen willst, wie geht's weiter. Na, du, also das Hauptspiel bringt dich an einen Punkt, wo im Prinzip deine Fragen fast geklärt sind, du aber am Ende dann doch noch ein bis zwei Knaller irgendwie erwarten kannst. Du hast eine Situation, du könntest, wenn du ganz hardcore bist, dann sagen, okay, ich habe genug von hier, ich weiß jetzt genug überspielen, das ist für mich ein gutes Ende. Ja, ich kann das, ich akzeptiere das, aber... ich akzeptiere das, es ist kein Mass Effect 3. Ich akzeptiere das. Das habe ich tatsächlich auch akzeptiert, aber das ist was für einen anderen Podcast. Ja. Man kann mit dem Ende zufrieden sein, also man kann dann das auch als Abschluss dann dort nehmen, speziell im Grunde, wie die Story dann aufgebaut ist. Aber es gibt natürlich auch Bedarf, wo es Potenzial für ein Sequel, eine Weiterführung der Story durch die Add-ons und so weiter dort gibt. Ich habe direkt im Anschluss, nachdem ich das Hauptspiel dann durch hatte, dann The Signal gespielt. The Signal tatsächlich der erste Download-Content gewesen? Ich weiß nicht, ob es der erste war, aber es war der beigelegt war. Okay, The Writer habe ich nicht gespielt. Der erste gewesen dann, ja. Gameplay-mäßig ein bisschen mit den Elementen dann noch mehr gespielt hat, mit dem Anleuchten und sowas. Ich fand diese, dass du dann Wörter hattest und das fand ich auch extrem geil, das sah sehr, sehr gut aus. Ja, so was mit ein Stil mitleben, dass du nicht nur so fliegende Stühle oder so paranormale Poltergeist-Elemente hattest, die du mit der Lampe wegleuchten kannst, sondern tatsächlich du irgendwelche Rätsel dadurch gelöst hast, dass Wörter aufgetaucht sind, die du wegleuchten musstest und die musst du in der richtigen Reihenfolge dann zusammennehmen und dann sind Gegner erschienen oder Gegenstände erschienen, die dann wie mit diesen Worten abgegangen sind. Worüber wir noch gar nicht geredet haben übrigens, ist ja der Punkt, dass was eigentlich zur Story gehört und was nicht wirklich spoilt, was aber für mich das Spiel eigentlich ausgemacht hat, dass du während du quasi rumläufst. Stimmt, Tatsache. Da haben wir nie drüber geredet, lustigerweise, weil ja, merkwürdig. Das ist eigentlich so, dass der Antrieb des ganzen Spiels. Aber genau, also du findest während du durch die Gegend läufst, findest du Seiten von einem Buch, was scheinbar auch du geschrieben hast. Selbst. Du kannst dich gar nicht dran erinnern, dass du es geschrieben hast. Und die verraten dir, wie es weitergeht. Also es ist total absurd eigentlich, das Spiel zu spielen und zu wissen, was in den nächsten 10 Minuten ungefähr passiert. Dort steht dann halt zum Beispiel, und dann traf Ellen auf den, also ich bin ein ganz schlechter Schreiber. Und das war einmal, nee, aber dann steht dort halt, der Traktor schien zu leben. Er machte sich auf den Weg zu Ellen und wollte ihn überfahren. So steht's ungefähr da. Mhm. Und du weißt, okay, in 10 Minuten finde ich irgendwo einen Traktor, der scheinbar badass ist und mich überfahren will. Was ist denn da los? Du lebst also konstant quasi mit der Angst, beziehungsweise mit dem Wissen, was auf dich zukommt und musst. Und musst durch die, go through the motions. Du musst die Bewegung da durchgehen und kannst deinem Schicksal eigentlich was festgeschrieben ist dadurch, du kannst dem nicht entrinnen. Genau. Das ist auch so eine Gameplay-Komponente, wo ich sagen muss, auch mich hat es gegen Ende hin ein bisschen zu plakativ, ne? Weil am Ende wurde es dann eben. 1 bis 2 Dinge wurden leider schon zu früh verraten, fand ich. Aber generell finde ich das als also es ist quasi so, als wenn du beim ersten Mal spielen schon mal gespielt hättest. Mhm. So, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel, das ich sehr, sehr oft gespielt habe, weiß ich nicht, GS3, wenn ich das jetzt nochmal spiele, kann ich mich an 95% der Sachen erinnern. Die 5% kommen halt dazu, aber ich werde halt auch wieder, okay, hier war diese Szene, ja, okay, so war das. Und ich weiß 10 Minuten vorher schon, was in 10 Minuten passiert. Und da war es halt im Prinzip auch so, obwohl ich das Spiel noch nicht gespielt habe. Mhm. Und das wird am Ende alles aufgeklärt, auch im Universum recht schlüssig. Also es beruht nicht alles auf den Gesetzen unserer Physik oder Natur, natürlich. Aber es wird aufgeklärt und da setzt dann quasi am Ende des Ganzen, was mit diesem Buch passiert, da setzen dann quasi Signal und Writer an. Mhm. Und da geht's dann auch weiter. Und was die beiden dann wieder ausmacht, ist sehr schwer nicht zu spoilen gerade. das, was du in diesen beiden Download-Contents erhältst, oder an Informationen erhältst, wo das Signal noch der schwächere von beiden Download-Contents ist, also definitiv der schwächere, das geht dann quasi. Da hast du wieder einen Punkt, wo du sagst, okay, ich kann hier aufhören. Du kannst aber dann auch nochmal American Nightmare spielen, wo du das aus einer, wo alles eigentlich nochmal auf den Kopf gestellt wird, was du bisher erlebt hast. Ich habe American Nightmare noch nicht gespielt. Soll mir genau, jetzt deswegen will ich auch nichts verraten. Aber das rechne ich dir auch hoch an. Also das will ich mir. Henrik stirbt. Scheiße. Nee, ich Jetzt noch ein letztes Fickt euch dann darauf hinzu. Ich habe über American Nightmare so unterschiedliche Stimmen gehört. Uke hat sich das vor einiger Zeit runtergeladen und er war sehr enttäuscht, meinte er, weil da sehr viel einfach so Inhaltsloses herumgelaufe dann mit dabei ist. Ich habe es natürlich jetzt noch nicht gespielt, also kann ich nicht beurteilen, was genau dort passiert, wie es genau dort ausschaut. Ich glaube, ohne zu spoilen, weil das ist einer der Punkte, die halt auch die recht häufig angebracht werden, dass du halt so ein gewisses Backtracking hast. Mhm. Und das hast du auf jeden Fall. Du spielst quasi etwas dreimal. Mhm. Es hat aber auch, wieder wenn du am Ende ankommst, hat es auch wieder einen gewissen Sinn bei dem Ganzen. Also es ist kein sinnloses Backtracking wie beispielsweise bei Devil May Cry 5. Nee, 4. 4 war der 4 war Teil, der PS3 und Xbox-Teil, ja. Und also so ist es nicht, da hat es auch schon Sinn und macht auch alles in seinem Universum wieder, hat Sinn. Und zeitgleich erfährst du einfach nochmal, wie der Charakter Alan Wake aufgebaut ist und wie er ja, was auch sein Antrieb ist, so hinter dem Ganzen. Und du siehst auch, oh, es ist so schwer, nicht zu spoilen. Gerade deswegen halte ich jetzt am besten einfach die Klappe. Ja, ey, das Ding gab es für eine Handvoll Euro zuletzt im Summer Sale, habe ich es mir, glaube ich, tatsächlich geholt, für 5 oder 6 Euro, ja, oder sowas. Aber so extrem teurer ist es im Normalfall aber auch nicht. Ich glaube so. Ich glaube 10, 15 Dollar 10, oder 15, Euro. 10, 15 Dollar oder Euro. Und man braucht eben nicht das Originalspiel haben, auch wenn man es, also ich würde es jedem ans Herz legen. Absolut, also für mich ist es auch eine Spieleperle, die leider sehr, sehr oft untergegangen ist, weil ja, sie hat sich, glaube ich, auch für Microsoft, wenn man jetzt rein auf die Verkaufszahlen geht, nicht ganz so gut verkauft, wie sie es angedacht hätten. Wie sie es gehofft haben wahrscheinlich. Wie sie es gehofft haben. Und ich weiß es nicht, es gab so kleine Teaser innerhalb des letzten Jahres. Zur E3 sind, glaube ich, so Tweets von Sam Lake oder sowas mal, haben so die Runde gemacht, wo dann gedacht, oh, da wird gleich da wird gleich Alan Wake 2 angekündigt, ja, auf jeden Fall. Aber letzten Endes ist das noch nicht passiert. Leider, also ich bin für alles offen, was da zu Alan Wake kommt, weil ich glaube aber tatsächlich, dass da wirklich einzelne Entwicklung ist, weil Remedy selbst, ja, war relativ ruhig in letzter Zeit, und auch wenn die sich natürlich mittlerweile Zeit, zum Beispiel, also für Alan Wake zumindest Zeit gelassen haben, die wissen ja jetzt, wie ihr Endprodukt dort aussehen soll, und ich glaube, so ein zweites Alan Wake, da würden sich viele Leute darüber freuen, jetzt wo vor allem auch der PC-Markt geöffnet ist dazu, dass man damit auch nochmal ein bisschen mehr Einnahmen machen kann, ja, und die Engine vorhanden ist und alles, was man damit erzählen, das wäre ein bisschen schade, wenn das weggeht. Ja, aber ich meine, sie müssen ja an irgendwas arbeiten. Also da sitzen ja nicht irgendwie 40 Leute und arbeiten an nichts. Nee. Also das macht ja gar keinen Sinn. Vielleicht wurden die ja zu Rovio kurz dann rübergepackt und machen dann Angry Birds in Space 2 oder... Aber wenn du jetzt allein Remedy dir nur mal anguckst, ja, sie arbeiten ja gerade offensichtlich an einem Spiel. Das ist ja auch laut deren Stellenanzeigen so. Und was hätten sie denn als Marke? Nichts. Death Rally und Alan Wake haben sie jetzt gerade quasi als IPs, ja, die wirklich groß müssen sind. Mittlerweile musst du ja fast schon, es ist schwer, eine eigene IP mittlerweile zu etablieren, weil es so viele gibt, die etabliert sind und um eigenen Space oder sowas dann buhlen. Ne? Und selbst wenn sowas wie Capcom so ein Remember Me oder sowas machen will, das gilt auch schon als Wagnis. Ja. Also müssen die eigentlich tatsächlich wirklich schon ein bisschen mehr auf Alan Wake dort hingehen. Remedy ist auch, wie viel sagst du jetzt, 40 Mann im Moment. Oder? Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich 40 Mann sind, aber auf jeden Fall habe ich aber auch schon mal gehört, dass die jetzt eben nicht der typischen aktuellen heute Entwicklergröße dort dann entsprechen. 60 Leute sind dann 60 Leute, nimm mal, ich glaube am letzten Resident Evil sollen irgendwie 600 Leute dran gesessen haben, mit allem drum und dran und so weiter, was dann natürlich komplett andere Sphären sind, was so die Manpower und auch die Kosten dann dort angeht. Ich glaube schon, dass die mit dem Alan Wake 2 gut fahren würden, vor allem, weil es ein Spiel eben ist, was man mittlerweile kostengünstig danach empfinden kann. Jetzt eben nicht nur auf der Xbox und auch was stimmungsmäßig, auch wenn ich sehr, sehr viel Survival Horror in letzter Zeit gespielt habe, um da einige Sachen nachzuholen, die Resident Evils und Second Party Clock Tower und solches Zeug dann abgefeiert habe. Gegruselt habe ich mich nicht bei Alan Wake, aber die Stimmung hat mich sehr, sehr reingezogen. Und eben wie die Welt präsentiert wurde, wie die Geschichte aufgelöst wurde, wie die Charaktere dort eingefügt wurden. Hier, wie ist der Flight of the Valkyrie? Wie ist die Metal-Band mit den zwei alten Oppas? Oh, die waren geil. Ja? Ich überlege gerade. Ja. Weiß nicht mehr, wie auch nicht, um da dort zu spoilen, weiter drauf verraten. Es gibt zwei alte Oppas dort, die du am Anfang direkt in der ersten Szene siehst, die in einem Café sitzen und miteinander, ja, schnacken, über die du noch mehr erfährst. Ja, hab ich schon wieder noch fast vergessen. Und auch Gegenstand des Spieles teilweise werden. Das ist mir dann vorhin angefallen, als du über die Autorenseiten gesprochen hast. Die sagen nicht nur exklusiv genau, was dir innerhalb der nächsten 5 Minuten oder sowas dort passiert, sondern manchmal werden dann so Geschichten erzählt, ja, das war damals so vor so und so vielen Jahren, ne, und das erklärt dann weiterführende Sachen über die Person, die du da, ja, triffst. Oder aber auch, ich finde es relativ am Anfang habe ich schon was gefunden, was auf zur Mitte des Spiels erst hinwies. Mhm. Also es ist auch nicht immer so, dass du so chronologisch wirklich findest. Genau, also manchmal findest du auch Seiten, nachdem du Sachen gemacht hast erst. Also es ist auch ein, zwei Mal vorgekommen, dass du eine Seite gefunden hast, nachdem du etwas schon vollendet hattest. Macht aber Sinn. Am Anfang habe ich gedacht, ich muss alles es wäre Sinn, erstmal diese Seite zu finden, um dann was freizuschalten. Ist aber eigentlich egal. Eigentlich nicht. Du könntest die Seiten auch dort alle ignorieren, theoretisch, genau, aber es ist eben ein Element, was die Stimmung einfach weiter nach oben hinsetzt und weiter treibt. Unglaublich, aber tatsächlich, abzüglich des Till Schweiger Podcasts haben wir auch rund 2 Stunden gequatscht über effektiv zwei Spiele eigentlich. Lustigerweise, war noch die Furcht, wir brauchen noch 20 Leute mehr, damit wir. Ja, weil vor allem haben wir ja noch Max Payne 2 gar nicht so groß. Nee, nicht wirklich, ne? Death Rally haben wir gerade auch gar nicht so groß gemacht. Ja. Aber das sagt einiges auch drüber hinaus. Einer der Gründe, warum wir eben über Remedy speziell reden wollten, auch während deren Spiele-Output nicht besonders umfangreich gewesen sind. Qualitativ immer. Genau, qualitativ immer hochwertig und vor allem auch wichtig innerhalb der Spielindustrie und des Kontextes. Also einfach, was Max Payne damals alles innoviert und losgetreten hat. Ne, die sind genau zu der richtigen Zeit eben gekommen, bevor Bullet Time ausgelutscht war, bevor dann Film-Noir-Elemente tausendfach benutzt wurden in vielen Spielen und weiteren Sachen, die dazugekommen sind. Die haben einfach von ihrer kleinen Klitsche, ich sag das jetzt mal im positiven Sinne, in Finnland da oben, einfach echt viel der Spielewelt gegeben, was eben nicht der typischen Ami-Sensibilität oder typischen europäischen Spielen dann, wo du sofort ansiehst, dass die jetzt aus dem und dem Land kommen. Die haben einfach der Spielindustrie viel zurückgegeben, was auch natürlich viel Gesprächsbedarf dann ergeben hat. No? Absolut. In dem Kontext und in dem Sinne. Absolutamente. Da auch mal gucken, also ich werde mal schauen innerhalb des Blogartikels, wo ich dann die Sachen verlinken kann, die wir innerhalb der Sendung für Alan Wake und Max Payne gehabt haben. Was eine Sache, die dann nicht ausgestrahlt wurde, wo wir tatsächlich eine Top 5 gemacht haben, wegen, ich glaube, irgendwie Texturen oder was weiß ich, die Slow-Motion Top 5, wo wir erst nach der Vertonung gemerkt haben, dass Max Payne 1 indiziert ist und das schnell rausschneiden mussten. Verdammt. Alles komplett hinfällig. Alles komplett hinfällig, das kann ich nicht sagen, aber mal sehen, ob ich dann die ganzen Werbespots dann nochmal auftreiben kann und innerhalb, wie wir mit Alan Wake innerhalb der Sendung gegangen sind, weil das sieht man auch im Werdegang von Game One tatsächlich, dass wir auch immer wieder mal darüber berichtet haben. Ne? Budi und Uke waren zusammen direkt bei den Studios dort gewesen. Ich glaube 2009 auch mal ein Interview mit den Entwicklern gemacht und die haben auch sehr, sehr viel über ihr Lieblingsspiel Phaseron geredet, also da haben wir auf jeden Fall einiges, was ich dann nochmal in Ruhe raussuchen kann. Ja, ich würde sagen, das war ein schöner Tag der deutschen Einheit. Absolut, das war ja der Tag der Spieleeinheit auch. Der Spieleeinheit. Und also der Menscheinheit mit Til Schweiger und Sam Lake. Ich habe die beiden Menschen, die am besten zusammenpassen. Ich habe heute mehr über Til Schweiger erfahren, als ich je hätte wissen wollen. Es war zu viel Til Schweiger für 8 Jahre. Zu viel Til Schweiger auf jeden Fall. Nee, dann aber ich bedanke mich bei dir, Chris, dass du deinen Tag hier, deinen Arbeitstag geopfert hast. Gerne, jede Zeit. Um da einmal über Remedy ausführlich geredet zu haben. Wir werden natürlich innerhalb der nächsten Wochen mit noch mehr Cast dann wieder zurückkommen. Themenmäßig habt ihr ja einiges vorgeschlagen, werden wir natürlich alles ignorieren. Nein. Nein, ich finde zum Beispiel den Wrestling-Cast, den sollten wir machen. Du hast gerade schon gesagt, dass wenn wir einen Wrestling-Cast machen, du zum einen in Slip hier auftauchst, Slip only, und dass du dich aufregen wirst, wenn ich Dinge sage, dass Owen Hart der beste Wrestler aller Zeiten ist. Oh, Alter, da müssen wir aber mal drüber reden. Ja, das ist die Sache tatsächlich. Ich hatte vor ein paar Jährchen tatsächlich auch mit dem Kumpel nochmal ein paar Wrestling-Casts gemacht und wir sind da wirklich aneinander geraten. Ne? Bei den Sachen, wo wir eigentlich ganz normal... Ich stell mir gerade vor, dass du mit einem Stuhl einfach über Kopf haust. Das ist so ganz schlecht. Ja, ich hämmere meine Argumente nicht nur sprachlich ein, sondern auch mit einem Klappstuhl. Was da einfach sagen wird. Ich glaube, ja, wir müssen mal gucken, in welchem Kontext wir das da machen können, weil rein theoretisch könnte ich über aktuelle Sachen stundenlang. Oder Wrestling-Spiele. Über Wrestling? WWE 13 Release. Würde sich das anbieten. wenn sich das nahm, müssen wir mal gucken, wer dann tatsächlich auch noch Bock hat, dann mitzuquatschen. Wahrscheinlich kommt dann Nils kurz rein und sagt, Ultimate Warrior geht wieder raus. Ultimate Warrior! Und dann wieder raus. Könnte man sich zum Beispiel dann überlegen und auch innerhalb des Oktobers, wir werden natürlich. Gott bewahre den Resident Evil Cast irgendwann mal in Ruhe dann dort nachholen und andere Themen. Aber was wir am Anfang schon gesagt haben, so ein Podcast. Valve-Cast, das wäre auch zum Beispiel, also wäre mir nie in den Sinn gekommen, einen Valve-Cast zu machen. Darf ich kurz noch verraten, wie wir gerade über den Valve-Cast geredet haben? Bitte. Ja. Okay. Ich meinte, lass uns doch einen Valve-Cast machen. Und dann sagtest du, ja, aber was haben die denn schon gemacht auf der Half-Life? Und dann habe ich erstmal aufgezählt, was sie denn alles gemacht haben. Ja. War sehr sympathisch. Also ich fand das sehr sympathisch und nett. Ja, das Valve, diese kleine Klitsche, kann man mal kurz über Half-Life reden. Ja. Und dann ist man schon fertig. Das zweite Spiel, das dir eingefallen war, gefallen ist, war Opposing Force. Statt, okay, was haben sie noch gemacht? Das ist dieser Taktik-Shooter und dieses mit den Zombies. Nee, ist ja kaum was. Diese Vertriebsplattform. Ich hätte mir natürlich da gedacht, in dem Umfeld, dass man über einen vergleichsweise limitierten Spieleumfang von der Firma, die natürlich sehr, sehr viel Aufwand in ihre Spiele reinsteckt, nicht so lange reden kann, aber wir haben gerade 2 Stunden über 2 Spiele geredet, effektiv. Also glaube ich, sollte es daran nicht scheitern. Nur das, was ich vorhin meinte, eben so ein Podcast ist eben so eine Straße, wo man sich in der Mitte trifft. Ne? Es gibt viele Sachen, wo wir darauf Bock haben, es gibt viele Sachen, wo die Zuhörer darauf Bock haben, nur es muss dann wirklich tatsächlich beides zusammenkommen, dass wir auch mal nicht nur die Zeit finden, sondern auch die Emotion und die Lust haben, drüber zu reden. Ja, das bringt ja nichts, wenn wir keinen Bock haben. Genau, wir können uns das Thema einfach nicht aufzwingen, sonst, ich glaube, das ist auch, wenn wir Spaß haben, haben die Leute beim Zuhören auch Spaß. Hoffentlich, dann haben sie ja jetzt keinen Spaß. Und so viele Profis sind wir ja nicht, dass wir da alle faken können. Nee, wir sind halt kein super Schauspieler wie Phil Schweiger. Nee. Das muss man auch dazu sagen. Und ein besseres Schlusswort als das gibt es nicht, ja, oder? Ich wollte noch kurz eine Kleinigkeit fragen. Ja. Könntest du vielleicht mit Musik aus Alan Wake das Ganze beenden, weil Alan Wake hat fantastische Musik, die oftmals zu wenig gelobt wird. Also gerade zum Ende hin von den jeweiligen Episoden kommt ja immer ein anderes Musikstück. Und die fand ich so schön, dass ich mir den Soundtrack geholt habe. Oh, sehr, sehr schöne Musik. Und was du jetzt natürlich noch nicht hören kannst, während wir da sprechen, läuft schon die Musik dezent im Hintergrund. Die doch, ich höre sie. Hörst du sie? Oh, ja? Das ist schön. Oh, und jetzt dreht sie tatsächlich ein bisschen lauter. Oh, jetzt ist aber so laut, dass ich gar nichts mehr hören kann. Also, tschüss. Tschüss. Come here. Pretty please. Can you tell me where? Won't you say something? I need to get my bearings. I'm lost, and the shadows keep on changing. Are we men dreaming of being butterflies, or butterflies that dream of being men? Such philosophical concerns are, by necessity, abstract. And yet, some of us can find concrete proof of the nature of our existence in Night Springs. Tonight's episode, An Absence of Creativity. Oh, Martha, what did you want to show me? Oh, Lydia, thank God you're here. Please, it's in the basement. Oh, Martha. Oh, that's amazing. Isn't it just? I found it here this morning. It's like it isn't there, but... Oh, I can't look straight at it. Yes, I'm sorry about that. How did you get here? Well, I'm trying to work. Did you put this thing here? In a way. To be more precise, I put everything here but that. Really? But what is it? Oh, I guess the temptation is to call it a hole, but it's really an absence, a profound lack of reality. In Martha's basement? Yes. I was doing so well, too. I came up with two old ladies and put something really weird in the basement. It was a great start. But I'm completely blocked now. I can't imagine what I was up to. Well, surely it's just an ordinary basement. Is it? Why did you call your friend here, then? Well, I don't know. Oh, well. Couldn't you just ignore it? No, I couldn't do that. It would probably turn into a plot hole. Might be one already. Could sink the whole Enterprise. Oh, my. Listen, ladies, not to be rude, but I'm really not at all sure where I'm going with this, and you're just not helping. You should just go back upstairs for a cup of coffee while I try to figure out what I'm up to. Well, if you think that's best. Maybe I should just stop here. Or is that too moronic? Is that too moronic? Indeed. Who can tell? It's a fine line between the stupid and the sublime. The Night Springs. Most of us have felt its shadow on us. A shiver down your back. A glimpse from the corner of the eye. You can't find it on purpose. But take a wrong turn. Board the wrong bus. Wonder where you are when you wake up. And you will find yourself in the small town of Night Springs. Tonight's episode, The Doomed Samaritan. Sometimes, even the simplest things prove impossible. Consider, you get in a car and leave a life behind. Easy? Not tonight. Thanks for the ride, Mark. I'm so glad to be leaving this place. You have no idea. What, Night Springs? Come on, Linda. Relax. It's not that bad. Hey, what's that up ahead? Oh, God. There's someone in the road. I think there's been an accident. Are you all right? Oh, no, Linda! Oh, no! It was me on the road! Wait! Tell him to watch out for the truck! Watch out for the truck! My God, Mark? Ah! No! Please! God, no! Linda! Linda! Thanks for the ride, Mark. I'm so glad to be leaving this place. What, Night Springs? Come on, Linda. Relax. It's not that bad. Hey, what's that up ahead? Oh, God. There's someone in the road. I think there's been an accident. Are you all right? Oh, no, Linda! Oh, no! It was me on the road! Wait! Tell him to watch out for the truck! Watch out for the truck! My God, Mark? And there you have it. A vicious cycle, brutally punctuated by the blast of an air horn and screaming metal. Many roads are dangerous, but none more so than the one that leads away from Night Springs. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode, The Man in the Mirror. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay. So you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face. Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. got a match. Your prints, identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game, but the white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard! What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. The agent narrowly avoided becoming a monster. But has he gazed long enough into the abyss? Did he glimpse the heart of Night Springs?